Ja, auf dem Blatt, das verteilt worden ist, geht ja hervor, was ich mir heute so groben vorgenommen habe, abzuhandeln. Ich will mal einsteigen damit, was mich bewogen hat, mich mit diesem Thema zu befassen. Es waren eigentlich zwei Sachen. Das eine war, mein Ärger über das, dass ich mal den zynischen Ausgangspunkt der aktuellen Familienpolitik nennen will. Und vor allem, dass der offenbar niemandem aufzufallen scheint, oder nur sehr wenigen, sag ich mal so. Das, was ich damit meine, ist durchaus auch ausgedrückt in dem Zitat, was ich am Anfang von dieser Vortragsgliederung aufgeschrieben habe, wo die Familienministerin sagt, mit einem wirklich glücklichen Leben verbinden Jugendliche in erster Linie Familie, aber sie wissen auch ganz genau, dass es nicht einfach ist, Ausbildung, Beruf, Partnerschaft, Karriere und Kindererziehung unter einen Hut zu bringen. Dieses, dass es nicht einfach ist, kann man also als eine der Untertreibungen des Jahrhunderts bezeichnen. Und dass es so ist, dass es Leuten, die Kinder haben oder Kinder vielleicht haben wollen, immer schwerer fällt, dieses Interesse, diese Neigung zusammenzubringen mit den Anforderungen, die die Ausbildung, die der Beruf, die die Tätigkeit im Job, die die Anforderungen des Arbeitsplatzes, die der Geldmangel und der Zeitmangel, die der Arbeitsplatz für sie mitbringt, zu vereinbaren. Das ist nicht einfach eine Lage, wie sie Frau von der Leyen in dieser Formulierung, es ist nicht einfach, fasst. Das ist nicht einfach eine Lage, sondern das ist eine Konsequenz einer Wirtschafts- und Sozialpolitik, die nun seit einigen Jahren sich fleißig daran zu schaffen macht, das Lohnniveau in Deutschland zu senken, die Arbeit in den Betrieben für die Unternehmen kostengünstiger und gewinnbringender zu machen, die mit sozialpolitischen Maßnahmen Absenkungen von Lebensstandards und Lohnniveaus tatkräftig unterstützt und die den Leuten auch für die Vorsorge für Krankheit und Rente immer mehr Geld abverlangt. Also auf der einen Seite kann man feststellen, und das wird ja auch festgestellt, wenn jetzt gefeiert wird, dass die Wirtschaft boomt, es gibt nicht nur eine Reallohnsenkung, eine ziemlich flächendeckende in Deutschland in den letzten Jahren, sondern auch eine Verschärfung der Umstände, unter denen heutzutage diejenigen zu arbeiten haben, die arbeiten. Das heißt, das bringt Arbeitszeiten mit sich, das bringt Anforderungen an Mobilität mit sich, das bringt die Tatsache mit sich, dass es immer weniger dauerhafte, feste Jobs gibt, dass jeder sich darauf einstellen muss, an mehreren Orten, bei mehreren Arbeitgebern so sein Leben lang zu arbeiten und so weiter und so fort. Das ist alles gewollt und soll so bleiben. Und interessanterweise und überhaupt nicht verwunderlicherweise trifft es die Leute nicht einfach als Arbeitnehmer, sondern es trifft sie natürlich auch in ihrer Eigenschaft als Familien. Wie könnte es auch anders sein? Und die Familienpolitik stellt sich quasi neben diese von der Politik selbst geförderte Sachlage und sagt, oh, das finden wir jetzt aber ganz problematisch, dass diese von uns selbst hergestellte Lage die Leute in einer Eigenschaft trifft, die wir als Politik ein Problem finden. Und von diesem Standpunkt aus wird dann das Problem formuliert. Und deswegen ist es notwendig, deswegen habe ich auch als ersten Punkt in meiner Gliederung den Punkt aufgeschrieben, warum ist es eigentlich überhaupt ein Problem? Warum ist es für die Politik ein Problem? Weil die Probleme, die die Leute damit haben, mit Kindern zurechtzukommen, können ja nicht der Ausgangspunkt sein. Die wären zum Beispiel in vielen Fällen, nicht in allen sicherlich, dadurch zu beheben, dass man sowas wie Hartz IV und so fort einfach rückgängig macht. Dann gibt es eben diese finanziellen Probleme nicht, die für einen Großteil der Schwierigkeiten verantwortlich sind, die hier aufgezählt werden. Das ist das Erste. Die Familienpolitik stellt sich neben die von ihr selbst hergestellte Berufswelt und den selbst hergestellten Mangel an Zeit und Geld und sagt, es gibt einen Gesichtspunkt, unter dem der Politik die Wirkung dieser Politik nicht gefallen. Und dieser Gesichtspunkt ist, die Leute kriegen deswegen immer weniger Kinder. Das sagt, wie gesagt, nicht ich, das sagt Frau von der Leyen selbst. Das ist der erste Punkt, den ich sehr ärgerlich finde bei der ganzen Debatte. Und das zweite ist, dass es auch heutzutage offenbar kaum noch jemanden gibt, der bei der Frage, ja, warum kriegen wir die Leute heutzutage immer weniger Kinder, nicht einfach sagt, das ist doch deren Privatsache, sollen sie doch machen, was sie wollen. Das entscheidet ja wohl jeder für sich, ob er ein Kind haben will oder mehrere Kinder haben will oder nicht. Sondern diese Frage sofort in den Gestus vorgetragen wird, damit hätte man quasi das ist nicht nur ein Gestus, sondern tatsächlich der Sachverhalt, damit hätte man ein gesellschaftspolitisches Problem angesprochen und diesem gesellschaftspolitischen Problem wird sich gewidmet. Es wird also offen ausgesprochen, was meiner Auffassung zur Sache übrigens schon sehr viel länger ist, dass natürlich das sogenannte Privatleben überhaupt nicht privat ist, sondern dass alles, was Leute da miteinander machen, ob sie Kinder kriegen oder nicht, wie sie die erziehen und so weiter, unter genauester politischer und öffentlicher Beobachtung steht und die Kriterien, unter denen das beobachtet und begutachtet wird, die lohnt es sich, sich mal anzuschauen und zu fragen, was wird da eigentlich Familien abverlangt? Geht das überhaupt, was ihnen abverlangt wird? Und was wird eigentlich von denen erwartet, wenn sie unter den Anspruch gestellt werden, Kinder in dieser Gesellschaft zu kriegen und zweitens groß zu ziehen. Also Familie ist keine Privatsache, das wird ganz offenbar an der aktuellen Debatte um das familienpolitische Leitbild, sondern Familie ist offenbar eine Sache, in die sich jeder Journalist und jeder Politiker mit Beiträgen einmischen kann und Vorstellungen und Vorschlägen, wie es dazu zu gehen hat. Und zu diesen Vorschlägen und Vorstellungen möchte ich im zweiten Teil meines Referats ein bisschen was sagen. Das aktuelle Programm der Familienpolitik macht aus der Zielsetzung, die damit verfolgt wird, überhaupt kein Geheimnis. Es geht nicht einfach darum, Leuten, die sich schwer tun, mit Kindern und Beruf zurechtzukommen, finanziell oder sonst wie unter die Arme zu greifen, sondern es geht darum, dass diese Maßnahmen bewirken, dass mehr Kinder in die Welt gesetzt werden. Also ist die erste Frage, mit der man sich da zu befassen hat, warum ist das eigentlich erwünscht? Warum will der Staat überhaupt mehr in Deutschland geborene Kinder? Was ist eigentlich die politische Zielsetzung, die politische Notwendigkeit oder der politische Mangel, der entdeckt wird, wenn in Deutschland die Geburtenrate sinkt? Und das wird ja, kann man ja jeden Tag in der Zeitung lesen, immer wieder bemängelt und genauestens nachgerechnet, wie viel Prozent der neu auf die Welt kommenden kleinen Staatsbürger, wie viel Prozent von denen ersetzen, die es aus welchen Gründen auch immer, sei es Auswanderung, sei es Tod, nicht mehr gibt. Es gibt ein zentrales Argument, habe ich am Anfang vergessen, schieb's nach. Wenn zu irgendetwas, was ich jetzt sage, spontan Einwände oder Fragen oder Unklarheiten, das sagt sie gleich. Also ich habe nicht unbedingt das Interesse, jetzt eine Stunde am Stück zu reden. Wenn ihr Schwierigkeiten habt mit irgendwas, was ich erzähle oder meint, da möchte ich gleich nachfragen oder einen Einwand gegen sagen, macht es gleich, dann können wir auch gleich immer in die Debatte an diesem einzelnen Punkt einsteigen. Klammer zu. Es gibt ein Argument, ein zentrales Argument, mit dem das Problem sinkende Geburtenrate bebildert wird. Und dieses Argument heißt, dann sind in 30 Jahren die Renten in Deutschland nicht mehr finanzierbar. Das Argument heißt demografische Lücke. Und mit diesem Argument wird begründet, dann, warum Deutschland unbedingt quasi mindestens einen Gleichstand, wenn nicht einen wachsenden Stand von Bevölkerungszahl braucht. Ich will mal zu diesem Argument der demografischen Lücke was sagen, weil ich das für einerseits einen Riesenschwindel halte und andererseits aber durchaus ein Argument, in dem eine Wahrheit über das staatliche Interesse an dieser Stelle deutlich wird. Was sagt man eigentlich, wenn man sagt, oh Gott, es kommen nicht genug Kinder auf die Welt, dann fallen in 30 Jahren die Rentner endgültig in Armut. Man tut so, als würde es sich bei dem Verhältnis von Rentenempfängern und Renteneinzahlern als sowas wie ein biologisches Verhältnis handeln. Und das ist von vorn bis hinten ein Unsinn. Biologisch ist an diesem Verhältnis überhaupt nichts. Wer das Problem so formuliert, unterstellt folgende Sachen. Erstens unterstellt er, dass die Leute, wenn sie 40 Jahre lang gearbeitet haben, aus dem Arbeitsprozess genauso arm herausgehen, wie sie in ihn eingegangen sind, das in aller Regel für die Mehrheit der Bevölkerung gilt, dass sie aus eigener Kraft, mit eigenen Mitteln das Geld nicht verdienen können während der Zeit, in der sie arbeiten, um sich hinterher ein angenehmes Leben zu machen, wenn sie nicht mehr arbeiten müssen. Dass sie also erstens verbraucht sind und zweitens arm. Das ist die erste Unterstellung. Zweitens ist unterstellt, dass die einzige Quelle zur Bewältigung dieser Armut die Löhne und Gehälter derjenigen sind, die gleichzeitig arbeiten. Man stellt sich also sowas vor wie eine gegebene nationale Lohnsumme, die im Übrigen, wenn man sie schon zusammenrechnet, davon bestimmt wird, was die Unternehmen insgesamt so gerade an Lohn und Gehalt an die Beschäftigten zahlen. Man stellt sich also eine gesamtgesellschaftliche Lohnsumme vor, sagt, ja, die muss doch wohl für diejenigen herhalten, die arbeiten und für diejenigen, die nicht arbeiten, und stellt dann fest, da fehlt doch was, wenn immer weniger Leute arbeiten. Man unterstellt also, dass die Quelle der Umverteilung von vornherein nur die sein können, die schon während ihrer eigenen Arbeitszeit es nicht hinkriegen, genug Geld zu verdienen, um hinterher davon ihr Leben fristen zu können. Und das Dritte, was man übrigens witzigerweise unterstellt, ist, das nun allerdings ziemlich kontrafaktisch, dass mehr Leute, die auf die Welt kommen, identisch werden mit mehr Arbeitskräften. Und das ist ja nun schon heutzutage nicht der Fall. Schon heutzutage gibt es massenhaft arbeitslose Jugendliche, schon heutzutage gibt es Jugendliche, die keine Lehrstelle bekommen, schon heutzutage gibt es Jugendliche, die in die Arbeitswelt eintreten mit der Perspektive, dass die Arbeiten, die sie überhaupt kriegen, sowieso nie dafür reichen werden, dass sie überhaupt so etwas wie eine Rente für sich finanzieren können. Wieso sollte das, wenn man schon die beiden anderen Unterstellungen macht, also selbstverständlich davon ausgeht, dass die Quelle von Lohn und Rente das Kapitalwachstum ist, wieso sollte sich das ausgerechnet in 30 Jahren anders darstellen? Das Ganze drückt also überhaupt bloß ein Verhältnis aus. Die Versorgung der Alten können und wollen Politiker sich überhaupt nur als Abfallprodukt von Beschäftigung gegen Lohn vorstellen. Und die soll weitergehen, das Kapital muss dafür wachsen. Und ob das reicht, ja, das wird schon so sein, dass das davon abhängig ist, wie viele Leute das Kapital tatsächlich beschäftigen will, bei wie vielen sich das rentiert und zu welchem Preis. Also es ist keine demografische Lücke, die hier gebildet wird, sondern das schlichte Fortschreiben eines Produktionsverhältnisses, das wachsenden Kapitalreichtum auf der einen Seite erkauft mit der Beibehaltung dauerhafter Armut auf der anderen. Und dann sagt man, von dieser Sorte Leute braucht es aber immer genug Nachschub, damit dieses Verhältnis funktioniert. In einem SZ-Leitartikel wird das so ausgedrückt, ich zitiere, denn wo keine Kinder geboren werden, da werden aus Kindern auch keine Arbeitskräfte, welche die Wirtschaft am Laufen halten. Diese Rechnung ist banal, das Ergebnis desaströs. Die Deutschen, die zur Wohlstandswahrung eine Gegenwart ohne Kinder bevorzugen, ihnen eine Zukunft ohne Wohlstand. Also der Funktionalismus wird offen ausgesprochen, Kinder braucht, was später Arbeitskräfte braucht. Dafür sind sie vorgesehen, schon bevor sie auf die Welt kommen. Die Funktion dieser Kinder ist, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und die Funktion und der Auftrag der prospektiven Eltern ist es, auf ein Stück Wohlstand für sich heute zu verzichten, um den Fortgang dieses Verhältnisses sicherzustellen. Instrumenteller kann man das eigentlich gar nicht mehr ausdrücken, wie das Kinderkriegen quasi gleich als Funktion der Notwendigkeit eines Nachschubs von Arbeitskräften durch Kapital formuliert wird. Es gibt aber ein Problem, wenn man sich erstmal, ist das das, was diese Rechnung sagt, dann ist es das, wie da argumentiert wird. Nur, da stellt sich sofort die Frage, ist es denn wirklich so, dass es einfach bloß um mehr Leute geht? Da, muss man ja nun sagen, wäre überhaupt kein Mangel in Sicht. Ganz im Gegenteil. Zur gleichen Zeit, wo in Deutschland und Italien und anderswo sinkende Geburtenraten beklagt werden, beklagt man in anderen Weltgegenden Überbevölkerung. Da sagt man, sind die Leute zu viel. Und wenn die zu vielen, die dort nichts zu essen haben, versuchen, ihren Lebensumständen zu entfliehen und an die Küsten Europas branden, dann ertrinken sie oder werden in Lagern aufgefangen. Also es wird keineswegs sich auf den Standpunkt gestellt, je mehr Leute zu uns reinkommen, desto besser. Dann haben wir wieder einerseits einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum und zweitens eine Quelle von zusätzlichem Nachwuchs. Es ist sogar so, dass gerade diese in dieser Hinsicht immer mehr Beschränkungen auch für Familien gemacht werden, also für hier schon arbeitende Leute gemacht werden, ihre Familien überhaupt nachziehen zu lassen. Es ist gar nicht so, und der Staat macht sich davon auch gar nicht abhängig, dass er einfach sagt, wir brauchen in Deutschland mehr Leute, woanders gibt es doch welche, her damit. Sondern er macht nebeneinander und gleichzeitig eine Abgrenzungs- und Ausschließungspolitik gegenüber Ausländern, die nach Deutschland wollen, und eine Förderung von Geburten von Inländern, nämlich Deutschen, die er offenbar haben will. Also kennt die politische Gewalt hier einen gewichtigen Unterschied an den Leuten. Und dieser Unterschied hat schon wieder nichts mit Biologie zu tun und hat noch nicht mal was mit Quantität zu tun. Er kennt nämlich einen Unterschied zwischen Menschen per se, gut oder schlecht ausgebildet, Mann oder Frau, ist erstmal wurscht, und deutschen Nachwuchs, Leuten, die in gute deutsche Familien hineingeboren werden, die quasi von vornherein, von Anfang an, sowas darstellen wie der spezielle Nachwuchs für den Bedarf dieses Staates und dieses Landes, für die verschiedenen Aufgaben, die den Leuten hier von Staats wegen vorgesehen sind. Das kann man übrigens auch an so interessanten statistischen Befunden sehen, dass in der Bevölkerungsstatistik erfasst wird, wie viel Prozent der hier geborenen Kinder einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Das sind wohlgemerkt Kinder, die sind in Deutschland geboren, die haben einen deutschen Pass. Aber selbst bei denen rechnet man noch nach, ob die Familien, in die sie hineingeboren sind, ob die Sitten und Gewohnheiten, die sie von diesen Familien beigebracht haben, eigentlich überhaupt sicherstellen, dass sie als ganz deutscher Nachwuchs aufwachsen oder nicht vielleicht doch in einer Parallelgesellschaft, die gar nicht garantiert, dass sie wirklich die Programme und Interessen und Notwendigkeiten der sittlichen Gemeinschaft Nation unterstützen und mittragen. Das ist die Qualität des Nachwuchses, die der Staat will. Gute deutsche Kinder von guten deutschen Eltern, dazu sage ich nachher nochmal ausführlicheres, wenn es um die Frage geht, wie sollen oder können Familien das überhaupt sicherstellen. In dieser Eigenschaft ist die Quantität Leute, Personen, Figuren, die der Staat da haben will, gar nicht bezogen auf eine bestimmte Funktion namens Arbeitsmarkt, sondern geht quasi darauf, dass die Quantität Bevölkerung sowas wie eine staatliche Ressource überhaupt ist, ganz abstrakt und allgemein. In dieser Abstraktheit und Allgemeinheit vergleichen sich die Staaten dann auch miteinander und dann kann man dann so Sachen in der Zeitung lesen, wie die Chinesen werden immer mehr und die Deutschen werden immer weniger, schrecklich, schrecklich. Und man weiß eigentlich gar nicht, warum das schrecklich sein soll, wenn man eben nicht weiß, dass die Staaten im Volk in ihrer personellen Grundlage eine, die neben dem Territorium die wesentliche Ressource für alle Aufgaben und Notwendigkeiten und Funktionen haben, die sie so auf der Welt vorhaben. Und weil das so ist, weil, wenn gesagt wird, die Geburtenrate sinkt, gar nicht einfach an ein zu wenig von Leuten überhaupt gedacht wird. Wie gesagt, dann gibt es auch am Rest der Welt nicht nur genug, sondern auch genug, die gerne hier reinkommen würden und ihren Beitrag zur deutschen Geburtenrate sicherlich auch zehnmal leisten könnten. Weil es darum gar nicht bloß geht, sondern eben um sowas wie eine angeborene sittliche Qualität an diesen Figuren. Die sollen gleich von Geburt an in eine Gemeinschaft hineingeboren werden, die sie dafür prädestiniert, zu diesem Gemeinwesen zu stehen und für es zu sein. Deswegen gibt es in der aktuellen Familienpolitik einen ganz interessanten Übergang in der Frage, von wem eigentlich die Familienpolitik Kinder will. Ich werde das im hinteren Teil meines Vortrags am Beispiel des Elterngeldes nochmal einführen. Ich will hier nochmal zwei Argumente der Regierung dafür, für ihre aktuelle Familienpolitik jetzt schon mal vorziehen, um zu zeigen, wie da gedacht wird. Die Familienministerin begründet ihre aktuellen familienpolitischen Maßnahmen ausdrücklich folgendermaßen. Sie will, ich zitiere, mehr gut ausgebildete junge Frauen und Männer zur Familiengründung animieren. Denn an einem Problem in unserem Land können wir nicht vorbeisehen. Je besser die Ausbildung der jungen Frauen und Männer, desto seltener entscheiden sie sich für Kinder. Das scheint also das Problem zu sein, nicht dass überhaupt zu wenig Kinder auf die Welt kommen, sondern dass gerade die Leute, die Figuren, die Individuen, denen die Politik es am ehesten zutraut, brauchbaren, tüchtigen, konkurrenzfähigen Nachwuchs zu produzieren, dass gerade die das nicht tun. Und in der FAZ wird ein CDU-Minister zitierend als Begründung für die Abschaffung des bisherigen Erziehungsgelds folgendermaßen argumentiert. Dieses Erziehungsgeld, was eben jeder gekriegt hat, gleichermaßen einkommensunabhängig, zitiere, wird abgeschafft, weil es bildungsfernen Schichten die Entscheidung zum Kind zu sehr erleichtere, aber für berufstätige Frauen kein Anreiz sei, sich für ein Kind zu entscheiden. Man muss sich diese Worte mal richtig so durch den Kopf gehen lassen, um zu überlegen, wie da gedacht wird. Die Politik kennt Leute, die nennt sie selber bildungsferne Schichten, arme Menschen eben, die es nicht geschafft haben in der Ausbildung über die Hauptschule hinauszukommen, die dann hinterher in ihrem Leben auch nie Zeit und Gelegenheit und Geld hatten, sich selber mehr beizubringen, die also in der untersten Stufe der Berufs- und Lebenskarriere stecken geblieben sind. Und da sagt die Regierung, von denen möchten wir eigentlich nicht so gerne Kinder. Die neigen sowieso eigentlich eher dazu, welche zu kriegen, aber die verwahrlosen dann bloß und tragen gar nichts bei zur Erhaltung eines guten und funktionstüchtigen deutschen Volkskörpers, sondern sind eigentlich bloß ein Hindernis und ein Problem und eine einzige Schwierigkeit für die Politik. Umgekehrt, wie das dann im Einzelnen aussieht, werde ich nachher am Elterngeld versuchen zu erläutern. An dieser Stelle erstmal zwei Befunde. Erstens wird überhaupt nicht verschwiegen, dass es in dieser Welt des Kapitalismus ziemlich schwierig ist, den eigenen Unterhalt sicherzustellen und zurechtzukommen, dass das lauter Zumutungen an Willen und Können der Leute sind, die sie zu bewältigen haben. Und dass diejenigen sich damit noch schwerer tun, die dann auch noch Kinder bekommen. Und, das schließt das übrigens ein, dass die Anforderungen, die an die nachwachsenden Generationen in der Frage des Aushaltens und Zurechtkommens mit den hier herrschenden Lebensumständen in dem Maße eben auch gestiegen sind. Das ist die eine Abteilung. Und die zweite, wie weit man es als Jugendlicher, wie weit es Heranwachsende überhaupt dabei bringen, in der Berufshierarchie, in der Ausbildungshierarchie voranzukommen, das ist in unserer Gesellschaft abhängig gemacht von der privaten Lebensgemeinschaft, in die sie hineingeboren werden. Das sagt ja die Regierung, wenn sie sagt, wir wollen von besser verdienenden, lieber Kinder, von welchen sie in dieser Gesellschaft sowas gebraucht haben, die sich hochgearbeitet haben, und von den anderen Unterschichten heißen die ja heutzutage bekanntlich lieber nicht, dann sagt sie, ja, das ist völlig klar. Ein Kind, das in eine solche Familie reingeboren wird, das bleibt dort, wo seine Eltern auch schon sind, umgekehrt, umgekehrt. Das ist nicht ein Skandal. Das ist nicht ein zu korrigierender Sachverhalt, sondern das ist quasi sowas wie ein Faktum, auf das sich die Politik bezieht und sagt, da müssen wir die Familienpolitik eben auch entsprechend an dieser gesellschaftlichen und beruflichen Sortierung ausrichten. Das statistische Material für diesen Sachverhalt gibt es massenhaft, das muss ich euch ja nicht zitieren, dass es inzwischen Leute gibt, die in der dritten Generation von Sozialhilfe leben, dass Unterschichten, Familien immer Unterschichten, Kinder reproduzieren und so fort. Das wird mit der größten Selbstverständlichkeit zitiert und festgestellt und statistisch erhoben. Und die Familienpolitik sagt nicht, wo leben wir hier eigentlich, sondern sie sagt, ja, das ist nun mal eine gesellschaftliche Tatsache, manche bringen es halt zu nichts. Dann schauen wir doch zu, dass die es zu was bringen, wenigstens diejenigen auch sind, die Kinder kriegen und nicht ausgerechnet die anderen. Ein klares Bekenntnis übrigens an der Stelle des Staates zur Klassengesellschaft, dazu, dass sich die Gesellschaft sortiert, in welche sie Geld, Zeit haben und denen man dann, wenn man ihnen unter die Arme greift, auch dabei helfen kann, ihre privaten Berechnungen mit einem Kind vielleicht zu kombinieren, und andere, die ausgeschlossen sind und ausgeschlossen bleiben und gerade in dieser Eigenschaft als Ausgeschlossene vom Staat inzwischen nicht mehr für so richtig gute Nachwuchsproduzenten gehalten war. Übrigens, auch das kann man jeden Tag in der Zeitung lesen, das ist eigentlich der dritte Punkt, dass es natürlich von dieser Sorte Kinder hierzulande längst jede Menge gibt. Da darf man dann zum Beispiel sowas lesen, wie ich das gestern in der Süddeutschen gefunden habe, ein Bericht über die sogenannte Berliner Tafel, eine Einrichtung, die es ja heutzutage, glaube ich, in so ziemlich allen Städten gibt. Da stellen sich gute Menschen auf Pausenhöfe und verkaufen Kindern für 20 Cent ein Frühstückspaket. Ein Käsebrot, ein Wurstbrot und ein Apfel stecken in jeder Tüte. Schüler bezahlen das für 20 Cent. Einmal pro Woche stehen Wert oder ihre Kollegen von der Berliner Tafel auf 12 Pausenhöfen vom Kreuzberg bis Schöneberg und verkaufen solche Beutel. Die Nachfrage von Bedürftigen ist groß, viele Kinder kommen hungrig zur Schule. Das darf man dann in der Zeitung lesen und sagen, oh Gott, wie ist das schrecklich. Man darf auch immer wieder in der Zeitung lesen, dass Eltern endgültig daran scheitern, in irgendeiner Weise noch mit dem Leben zurechtzukommen, das sie mit Kindern haben. Dann gewalttätig gegen die Kinder werden. Das ruft dann immer großen Schrecken und große Empörung gegen die Betroffenen heraus. Wie können sie nur? die materielle Ausgangsbasis, von der her sowas überhaupt passieren kann, wird da überhaupt nicht in Frage gestellt, sondern die einzige Konsequenz, die es aus diesen Berichten gibt, ist, man muss diese Leute mehr kontrollieren, man muss ihnen mehr auf die Finger schauen, man muss ihnen vielleicht die Kinder früher wegnehmen, wenn man merkt, sie kommen nicht zurecht. Das ist also so ungefähr das Szenario, mit dem man heutzutage konfrontiert ist, wenn man sich mal ein bisschen näher mit der Frage befasst, worum geht es der Politik bei Familienpolitik überhaupt. Und diesem Szenario ist ja offenkundig anzusehen, dass der Staat auf der einen Seite den Familien Aufträge erteilt, an denen diese sehr oft scheitern, die gar nicht hinkriegen. Und dass er auf der anderen Seite, und das sagt ja die Frau von der Leyen in ihrem Eingangszitat ja auch, dass sie andererseits von dieser Institution Familie, die das alles bewältigen soll, unheimlich viel hält. Dass Familien das alles bewältigen sollen, das steht für die Politik fest. Und deswegen sagt sie auch, ja, denen muss man helfen bei den Aufträgen, die wir ihnen aufhalten. Und deswegen wollte ich ein paar Überlegungen einschieben, bevor ich dann mit den aktuellen Maßnahmen etwas konkreter weitermache, ein paar Überlegungen einschieben in der Frage, was schätzt der Staat eigentlich an der Familie? Bekanntlich steht es ja schon im Grundgesetz, also im höchsten Gesetz unseres Landes überhaupt, dass Ehe und Familie unter dem Schutz des Staates stehen. Und es lohnt sich mal einen Blick auf die Praxis dieses Schutzes, um sich mal zu überlegen, worum es bei dem eigentlich geht. Die Familie, um es gleich apodiktisch einzuführen, die Familie ist ein staatlicher Zwangsverband. Ein eigentümlicher staatlicher Zwangsverband, weil es natürlich so ist, dass die Politik niemanden zwingt, zu heiraten oder mit irgendjemandem zusammenzuziehen, mit dem er gerade Lust hat, zusammenzuleben. Kinder stellen sich dann ein oder auch nicht. Das ist alles selbstverständlich in die persönliche Freiheit des Individuums gelegt. Aber kaum hat man das gemacht, kaum hat man sich entschieden, zu heiraten oder auch nur eine eheähnliche Gemeinschaft einzugehen, ist schon die Staatsgewalt dabei und sagt, jetzt seid ihr verhaftet. Jetzt seid ihr füreinander verantwortlich, und zwar nicht einfach deswegen, weil ihr das gerne machen wollt, weil ihr euch wechselseitig mögt und man sich halt normalerweise, denkt man so, um Leute kümmert, die man mag, also um die, die man besonders mag, natürlich dann mehr als um andere. Dazu müsste einen ja auch der Staat nicht zwingen. Dafür zieht man ja unter anderem auch zusammen. Aus diesem freiwilligen Bedürfnis, aus dieser privaten Neigung macht der Staat ein Zwangsverhältnis, in dem er rechtlich die Familienmitglieder wechselseitig zum Unterhalt verpflichtet. Und diese Unterhaltsverpflichtung, die macht sich vom Wollen und vom Können der Beteiligten überhaupt ab sofort nicht mehr abhängig. Das ist eine staatliche Verfügung, in der man sein Leben lang drinsteckt und aus der man auch überhaupt nicht wieder rauskommt, übrigens auch dann nicht oder auch gerade dann nicht, wenn man aus welchen Gründen auch immer mit dem Menschen nicht mehr zusammen sein kann oder mit dem Menschen nicht mehr zusammen sein will. Unterhaltspflicht ist eine staatlich erzwungene Sicherstellung oder ein staatlich erzwungener Beitrag zum Überleben der anderen Person, und die hat mit dem ursprünglichen Grund, warum die Leute zusammen sein wollten, dann endgültig nichts mehr zu tun. Die eine Funktion übrigens an der Stelle, die ist ja sehr leicht erkennbar, der Staat erspart sich in der Familie sozialstaatliche Aufwendungen. Die ganze Art und Weise, wie die Pflegeversicherung finanziert und eingerichtet wird, gibt ja davon Zeugnis, dass der Staat lauter Funktionen der Familie kennt, der wechselseitigen Fürsorge und des wechselseitigen Aufkommens voneinander, die ihm helfen, seine sozialstaatlichen Aufwendungen für in Not gekommene Individuen zu senken. Also die Familie als Notgemeinschaft hat nach der Seite hin eine durchaus materielle Funktion für die Bewältigung von Lebensumständen von Leuten, die offenbar sich schwer tun, überhaupt in dieser Gesellschaft zu funktionieren. Das ist der Schutz, unter dem der Staat die Familie stellt. Er sagt, ich sorge dafür, dass ihr gleichgültig, wie eure finanzielle Lage ist, gleichgültig, wie euer Willensverhältnis zueinander ist, auf Dauer miteinander unterhaltsmäßig verknüpft seid. Und ich gebe euch auch noch ein Recht dazu. Das macht dann das Verhältnis erst so schön richtig hässlich. Es gebe euch auch noch ein Recht dazu, und das Recht ist, wenn der andere nicht macht, was er von Staats wegen soll, dann kann man es ihm gegenüber vor Gericht einklagen. Das ist auch ein interessanter Schutz, weil der Staat ja nicht sagt, oh, euch fehlt Geld, ihr schafft das gar nicht mehr mit dem Einkommen zu zweit zurechtzukommen, dann kriegt ihr was dazu, sondern er sagt, es gibt doch einen, der dafür zuständig ist, nämlich der ehemalige oder nach wie vor vorhandene Lebenspartner. Schaut doch zu, was ihr bei dem locker machen könnt. Der Staat unterstellt lauter Gründe dafür. Auf die will ich jetzt hier in dem Vortrag nicht eingehen, das wäre dann ein Thema für sich. Er unterstellt aber lauter Gründe dafür, dass Lebensgemeinschaften nicht aufrechterhalten werden, nicht funktionieren, die mal eingegangen werden, und sagt, wegen seines Interesses daran, dass die Reproduktionsgemeinschaft Familie klappt, macht er aus diesem freiwilligen eingegangenen Verhältnis ein Zwangsverhältnis, und an das haben sich die Beteiligten dann auch zu halten. Die private Bewältigung der vom Kapital produzierten Lebenslagen. Das ist die Dienstleistung, die der Staat den Familien aufhalst. Und diese Dienstleistung macht sich ganz unabhängig davon, inwieweit die Leute, die davon betroffen sind, das überhaupt selbst können oder wollen. Und die zweite Dienstleistung, daher stammt ja auch diese Rede von der Familie als Keimzelle des Staates. Die zweite Dienstleistung besteht eben darin, dass in den Familien nicht die Kinder nicht nur hineingeboren werden, sondern die dann auch dafür verantwortlich gemacht werden, dass aus denen was wird. Wie gesagt, auch das ist erstmal sehr schlicht eine freiwillig eingegangene Entscheidung von Privatpersonen, ob und wie viele Kinder sie haben wollen. Aber dabei bleibt es von Anfang an nicht. Bereits der Paragraph 218 legt übrigens Zeugnis davon ab, dass kaum ist das Kind gezeugt, der Staat ein heftiges Interesse an ihm bekundet und die Frage, ob Frauen das Kind behalten oder nicht, gar nicht in deren private Entscheidung stellt, sondern sagt, da mische ich mich ein. In unterschiedlichen Staaten geht diese Einmischung unterschiedlich weit, das kennt ihr ja auch, aber der prinzipielle Standpunkt ist in allen Staaten präsent. Das ist keine Angelegenheit, ob aus einer Zufallsbekanntschaft oder einer Liebesbeziehung ein Kind wird, ist nicht einfach von Anfang an nicht einfach eine Sache der Betroffenen, sondern eine Frage der Erlaubnis oder des Verbotes, dieses Kind zu bekommen oder auch nicht. Und wenn das Kind dann da ist, knüpft der Staat lauter Rechtsverhältnisse an das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Auch da ist die Verantwortung, die Eltern selbstverständlich für ihre Kinder übernehmen, nicht einfach eine Sache von deren privater Fähigkeit und deren privater Neigung, sondern auch ein Rechtsverhältnis, für das man im Übrigen ja dann auch zur Rechenschaft gezogen wird und sagen kann, wenn man es nicht bewältigt, von Verletzung der Aufsichtspflicht über Pflicht, das Kind dazu zu bringen, in die Schule zu gehen, wenn es nicht will und so weiter und so fort. Kennt ihr alle. Der Staat will also ausdrücklich, und auch da macht er sich von Wollen und Können und Fähigkeit der liebenden Eltern überhaupt nicht abhängig. Der will, dass die Kinder in diesem Zwangsverband aufwachsen und er will, dass die Familien die erste Instanz sind, die für die Versorgung und die Betreuung dieser Kinder zuständig sind, und darauf verpflichtet er sie, und dass er sie darauf verpflichtet, ist auch schon ein kleiner Hinweis darauf, dass er es offenbar nicht selbstverständlich findet, dass die Eltern in dem, was sie als Verantwortung übernehmen, auch genau das machen, was er eigentlich von ihnen will. Ich müsste sie ja nicht verpflichten, ich könnte einfach sagen, ja, die lieben ja sowieso ihre Kinder und wünschen für die nur das Beste, sollen sie halt machen. Und die werden schon am besten wissen, was für das Kind gut ist. Keineswegs. Das macht ja schon die Unterscheidung, die ich am Anfang erläutert habe, zwischen aus welchen Familien kommen sie überhaupt, deutlich, dass die Politik, übrigens durchaus konjunkturell unterschiedlich, ziemlich konkrete Vorstellungen davon hat, wie dann dieses Erziehen, wie denn dieses größer werden lassen, sag ich mal, etwas neutral der Kinder in den Familien auszusehen hat, was da eigentlich zu leisten ist. Irgendwie ist jedem klar, Familie, das ist der Ort, da lernen die Kinder die Grundprinzipien des Zurechtkommens mit den Notwendigkeiten dieser Gesellschaft. Sie lernen sowas wie die elementaren moralischen und Anstandsregeln des Umgangs miteinander, die hier in dieser Gesellschaft gelten. Sie lernen, vor wem man Respekt zu haben hat und wann man auch mal die Klappe aufreißen kann. Sie lernen, was man sich gefallen lassen muss und wo man auch mal aufbegehren kann. Sie lernen, welche Institutionen in dieser Gesellschaft für sie zuständig sind und wo sie sich deswegen dann auch gefälligst an deren Regeln zu halten haben und nicht einfach eine Woche nicht die Schule zu schwänzen, auch wenn der Lehrer noch so blöd ist und so weiter und so fort. Dafür sind Eltern zuständig, für die Einführung der Kinder, für die gemütsmäßige, verstandesmäßige, einstellungsmäßige Einführung der Kinder in die Zwänge und Notwendigkeiten, die schon ab dem 6. Lebensjahr, aber später dann erst recht auf sie zukommen. Und offenbar ist jedem klar, dass es da ziemlich viel an Manipulation des kindlichen Willens braucht, damit Kinder sowas hinkriegen. Und es ist auch klar, dass Eltern da nicht immer das Beste, dass die Eltern zwar immer das Beste für ihre Kinder wollen, aber nicht immer gesellschaftlich betrachtet immer das Beste für ihre Kinder tun. Ich werde zu diesem Thema am Schluss, wenn ich noch was über die aktuelle Familienbilddebatte was sage, noch ein paar schöne Zitate bringen. Hier wollte ich erstmal das Prinzip benennen, dass jedem sofort klar ist, Erziehung ist nicht einfach, das Kind lernt was, es macht Erfahrungen mit seiner Umwelt, lernt zu begreifen, wo die herkommen, was das ist, mit dem, was das zu tun hat, lernt es zu bewältigen, zu verstehen, entwickelt seine Physis, bleibt gesund und so fort, sondern dass das lauter Zwänge und Notwendigkeiten und Berechnungssituationen sind, lauter moralische Verhältnisse, in die es da hereinkommt, lauter Dürfens und Nicht-Dürfens, lauter Müssens und Nicht-Könnens, die gleichzeitig mit allem anderen beigebracht werden müssen, wenn man hinterher als Erwachsener halbwegs hier zurechtkommen will. Und deswegen lässt der Staat die Familien mit diesem Auftrag überhaupt nicht allein. Die werden von Anfang an belämmert und behagt mit Ansprüchen und Vorstellungen darüber, wie Erziehung zu gehen hat, was man mit einem Kind machen darf. Die elterliche Gewalt ist ja immer unterstellt und die heißt ja nach wie vor so, auch wenn sie nicht in der Form des Faustrechts heutzutage in der Regel ausgeübt wird. Wie die elterliche Gewalt auszuüben ist, damit aus dem Kind ein lebenstüchtiges, funktionstüchtiges Individuum wird, das lernt, sich mit den Umständen abzufinden und in ihnen zurechtzukommen, die ihnen so von dieser Gesellschaft präsentiert werden. Und nach der Seite hin ist eben Erziehung in der Familie überhaupt keine Privatsache, sondern eine Frage der richtigen Moral. Übrigens, wie sehr das so ist und auch so gesehen wird, das konnte man vor ein paar Jahren noch an der etwas lächerlichen Debatte über die sogenannte antiautoritäre Erziehung studieren, die ja, zur Zeit der Studentenbewegung, man muss schon sagen, in einem absoluten Bruchteil der Gesellschaft geherrscht hat, aber die offenbar fürchterliche Schäden an der Moral des deutschen Volkskörpers angerichtet haben soll. Jedenfalls wurden so ungefähr alle schlechten Dinge, die man der Jugend nachgesagt hat, letztlich dann zurückgeführt darauf, dass damals den Kindern nicht richtig Zucht und Ordnung beigebracht worden ist, sondern ihnen immer gesagt worden sein soll, sie können machen, was sie wollen, und hinterher sieht man dann, was dabei rauskommt. Also das nur eine Illustration, dieses Standpunkt, nee, einfach sagen, mach doch, das ist überhaupt nicht der Punkt, um den es dabei geht. Zur Familienpolitik gehört eine Debatte um das zeitgemäße Familienbild untrennbar dazu. Es ist immer eine Wertedebatte, die geht dann immer um so Fragen wie, wie viel Unterordnung ist notwendig, wie viel Freiheit ist möglich, wie viel Einsicht in Notwendigkeiten müssen Kinder wann schon erfahren, inwieweit muss ihnen erlaubt werden, ihren eigenen Willen zu betätigen und durchzusetzen, damit sie überhaupt in der Lage sind, einen zu entwickeln. Das sind nicht einfach sachliche Fragen, sondern immer funktionale Fragen bezogen auf die Leistung, die dieser Wille und dieser Gesellschaft zu erbringen hat. Der Staat instrumentalisiert die Zuneigung von Leuten zueinander und die Zuneigung, die Eltern zu ihren Kindern haben, in seiner Familienpolitik, in seinem Familienrecht für ein ganz anderes Programm. Erstens für das Programm, wechselseitig dafür zu sorgen, dass die Folgen und Wirkungen der Lohnarbeit aushaltbar sind, werden. Und zweitens dafür zu sorgen, dass der Nachwuchs, der in diese Gesellschaft hineingeboren wird, auch die nötige geistig-moralische Qualität mitbekommt, und zwar möglichst vom ersten Tag an. Und deswegen ist es auch überhaupt kein Wunder, dass er deswegen auch gleich von vornherein davon ausgeht, dass Familien an diesem Auftrag natürlich immer zu massenhaft scheitern, dass sie weder nach der Seite des Könnens noch des Wollens immer so funktionieren, wie sie sollen, und begleitet deswegen deren Tätigkeit mit finanzieller Kompensation, aber durchaus auch mit moralischer Ausrüstung. Was der Staat unter seinen Schutz stellt, ist nicht die private Lebensgemeinschaft, sondern dieses Dienstverhältnis, was er selber mit seinem Recht organisiert. Er schützt sein Rechtsinstitut Familie, und das schützt da interessanterweise zu großen Teilen ausgerechnet und gerade gegen die, die selber in Familien leben, nämlich immer dann, wenn sie in dieser Institution sich nicht so aufführen, wie sie sich seiner Auffassung nach aufzuführen hätten. So, aktuell sieht dieser Schutz bekanntlich so aus. Ich komme damit zum dritten Teil. Aktuell sieht dieser Schutz so aus, es gibt finanzielle, materielle Maßnahmen der Familienpolitik zur Unterstützung der Familie. Und zweitens, es gibt eine von einem gewissen Bischof Mixer losgetretene und seitdem auf allen Fernsehkanälen, in allen Gazetten tobende Debatte um die Frage, welches Familienbild wollen wir. Vielleicht nochmal zum Einstieg in diese ganze Thematik. Es gibt ja eine Besonderheit an der Familienpolitik, die sie durchaus von anderen Abteilungen der Sozialpolitik unterscheidet. Wenn ihr euch an die Diskussion über Hartz IV und so weiter erinnert, Veränderung der Bezugskriterien für Arbeitslosengeld, dann gab es ja immer ein zentrales Argument der Politik, warum die sogenannten Lohnersatzleistungen abgesenkt werden müssen, und zwar die, dass wenn man den Leuten zu viel Geld gibt, dann hält sie das vom Arbeiten wollen ab. Die fördern und fordern hieß die Kombination, also niemandem mehr Geld in Form von Hartz IV zahlen, damit er nicht jeden zumutbaren Arbeitsplatz annimmt, war die ausdrückliche Begründung für die Notwendigkeit der Absenkung von Einnahmen. Das ist bei der Familienpolitik nicht der Ausgangspunkt. Und das ist deswegen bei der Familienpolitik nicht der Ausgangspunkt, weil es eben dummerweise so ist, dass der Staat ja die Familien gar nicht zwingen kann und zwingen will, Kinder zu kriegen. Zwangsmaßnahmen nach der Seite hin, das weiß auch eine Familienministerin, sind ebenso wirkungslos wie moralische Appelle. Da muss man eben tatsächlich den finanziellen Berechnungen der Leute, die sie so mit ihrem Privatleben haben, ein Stück weit mit Geld unter die Arme greifen. Und deswegen fließt in diese Abteilung tatsächlich Geld. Geld, was in anderen Abteilungen der Sozialpolitik zurzeit ziemlich flächendeckend für überflüssig und schädlich definiert wird. Wenn Familien an dem Auftrag gegenüber versagen, die Geburtenrate zu steigern, dann macht, das ist eigentlich noch eine Lehre aus diesem und ähnlichen Zitaten von der Frau von der Leyen, dann macht die Familienpolitik den Familien streng genommen daraus gar keinen Vorwurf. Die sagt, anders als zum Beispiel bei der Sozialpolitik, sagt sie nicht, da liegt ein Fehlverhalten vor, sondern der Vorwurf, den formuliert sie an sich. Sie sagt, ja, wenn die Familien keine privaten Gründe mehr kennen, Kinder zu kriegen, dann haben wir als Familienpolitiker versagt. Dann müssen wir Maßnahmen ergreifen, die ihnen bei ihrem Kinderwunsch unter die Arme greifen. Übrigens, das sage ich jetzt nur mal in Klammer, weil ich mich in diese Frage gar nicht einmischen will, diese ganze Überlegung unterstellt natürlich, dass dieser sogenannte Kinderwunsch eigentlich bei den Leuten vorhanden ist und nur deswegen nicht zum Zuge kommt, weil sie sich eben gerade wegen anderer Schwierigkeiten nicht dazu haben durchringen können. Ob das tatsächlich so ist oder nicht, das will ich hier mal ganz außen vor lassen, aber ich will auch nochmal darauf hinweisen, dass das die Grundlage dieser ganzen Berechnung ist. In anderen Bereichen der Sozialpolitik wird das Zahlen von Geld als Hinderungsgrund für die Sorte sich aufführen gesehen, die man von Arbeitslosen und armen Leuten will. In der Familienpolitik fließt tatsächlich Geld, fragt sich bloß wofür. Das Elterngeld, ich weiß nicht, ob die Fakten bekannt sind, deswegen sage ich die einfach nochmal, das Elterngeld soll ja ausdrücklich das bisherige Erziehungsgeld ersetzen. Das heißt, soll es seit dem 1. Januar dieses Jahres, ist es so, dass das die eine Maßnahme abgeschafft ist und die andere eingeführt ist, was zu einigen Seltsamkeiten in Krankenhäusern geführt hat, wie ihr vielleicht auch mitgekriegt habt. Das Erziehungsgeld wurde an alle Familien einkommensabhängig bezahlt, 300 Euro im Monat, wurde also ausdrücklich getrennt von der Frage, wie viel die Leute verdient haben, und hat gesagt, für jedes Kind gibt es eben diese 300 Euro, ein Stück Kompensation, auch und gerade für Leute in finanziellen Notlagen. Diesen Standpunkt der Kompensation für finanzielle Notlagen nimmt das Elterngeld ausdrücklich nicht an. Das Elterngeld orientiert sich am Einkommen, und zwar ausdrücklich mit der Begründung, die ich vorhin vorgelesen habe, weil eben solchen Familien zum Kinderwunsch verholfen werden soll, die bereits ein Stück weit auf der Berufsaufstiegsleiter es gebracht haben, die schon für sich Berechnungen mit Ausbildung, Karriere, Beruf, Job anstellen können und denen das Bekommen eines Kindes diese ganzen Rechnungen kaputt macht. Die Höchstsumme, die man als Elterngeld bekommen kann, sind 1800 Euro. Die Bezugsgröße für das Geld sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, 67% des bisherigen Gehalts. Und das führt dann natürlich, und das soll auch dazu führen, dass eben Leute, die mehr Geld verdienen, also Frauen oder beziehungsweise Männer, je nachdem, wer das in Anspruch nimmt, mehr dieses Elterngeld bekommen, je besser sie verdienen. Das nennt die Frau Diekmann von der SPD die kleine familienpolitische Revolution, die dieses Elterngeld bewirken soll. Sie sagt, zum ersten Mal in unserer gesamten Familienförderung geben wir mehr Geld für die Rechtsanwältin als für die Rechtsanwaltsgehilfin, wenn sie schwanger wird. Und das meint sie nicht kritisch, sondern das meint sie eben, ja, das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen eben, dass die Rechtsanwältin auch einen Grund bekommt, Kinder zu kriegen. Und das kann sie überhaupt nur dann, wenn sie nicht von vornherein sich den Standpunkt stellen muss, dann ist eben mit ihrer Karriere als Rechtsanwältin hinterher nichts mehr. Das liest sich dann im Resultat so, ich meine, dass das Wikipedia das unter dem Stichwort Elterngeld ganz gut zusammengefasst hat. Während das bisherige Erziehungsgeld als kindbezogene Sozialleistung konzipiert ist, wird das Elterngeld eine elternbezogene Lohnersatzleistung sein. Für nicht Berufstätige und Geringverdiener hat das eine teils erhebliche Verschlechterung zur Folge, da sie das monatlich 300 € betragende Erziehungsgeld bis zu 2 Jahren erhalten haben. Elterngeld gibt es ja nur noch 12 Monate bzw. maximal 14 Monate. Folglich ist das Elterngeld nur für normal und insbesondere Gutverdienende, die bisher aufgrund mangelnder Bedürftigkeit maximal 6 Monate Erziehungsgeld bekommen haben, eine finanzielle Verbesserung. Geld, und zwar vom Staat bereitgestelltes Geld, soll also, das ist der Gedanke, eine Veränderung in den Berechnungen der Planung der Lebenswege von guten und besser verdienenden herbeiführen und durchaus auch die Wirkung haben, wie ich eben schon vorgelesen habe, bildungsferne Schichten weniger dazu zu animieren, neue Kinder in die Welt zu setzen. Das Ganze, und das kommt bei der zweiten Maßnahme, bei den Krippenplätzen noch entschiedener zum Ausdruck. Das Ganze beruht darauf, dass es inzwischen völlig normal ist, und jeder das ja auch für normal hält, dass die meisten Familien inzwischen, die meisten Paare inzwischen sogenannte Doppelverdiener sind, also dass Frauen und Männer gleichermaßen in die Berufswelt einbezogen sind. Und dieser Ausgangspunkt, es werden eigentlich immer 2 Einkommen benötigt, wenn man sowas wie eine halbwegs vernünftige Lebensplanung hinkriegen will. Das formuliert die Süddeutsche Zeitung so. Im Mittelpunkt steht die Erwerbstätigkeit der Frauen. Denn ohne sie wird das fragile Konstrukt einer modernen Familie viel zu unsicher. Was geschieht denn sonst, falls der Mann den Job verliert oder die Beziehung scheitert? Es drohen Armut und Abstieg. Verhindern lässt sich das aus Sicht vieler Betroffener nur, wenn die Frauen arbeiten, was sich überdies häufig mit ihren persönlichen Ambitionen deckt. Zum einen brauchen Frauen eine Chance auf Erwerbstätigkeit trotz Mutterschaft, zum anderen benötigen Kinder einen besseren Start in ihre Bildungskarrieren. Der Auf- und Ausbau einer hochwertigen Kinderbetreuung ermöglicht beides und kann sich als zentrales Projekt eines modernen Sozialstaats erweisen. Auch Armut lässt sich auf diese Weise effektiv bekämpfen. Denn sobald in einer Familie beide Partner arbeiten, sinken die Armutsquoten drastisch. Ja, das ist interessant, ne? Die Armutsquoten sinken, wenn beide Partner arbeiten, heißt ja umgekehrt. Armut herrscht dann, und das sagt ja die SZ in der ersten Hälfte des Zitats ja auch, wenn nur einer verdient. Und was heutzutage offenbar jedem mehr oder weniger sang- und klanglos passieren kann, die Firma dicht macht, dass sie rationalisiert, dass sie ihre Produktion ins Ausland verlagert, dass sie an einen anderen Eigentümer verkauft wird und der braucht dann bestimmte Leute nicht mehr. Das ist der unmittelbare Ruin, wenn es nicht das zweite Einkommen gibt, auf das man für die Zeit zurückgreifen kann. Das funktioniert dann aber endgültig nicht mehr, wenn man dann auch noch Kinder hat. Und so ist es denn eben tatsächlich so, dass das sogenannte Armutsrisiko-Kind, von dem man heutzutage immer in der Zeitung lesen darf, eben gar nicht bloß Leute betrifft, die auch nach herkömmlicher Definition als arm gelten, sondern eben ganz normale, durchschnittliche Verdiener, die unter absolut unsicheren Lebensverhältnissen und Arbeitsverhältnissen arbeiten und deswegen gar nicht anders können, als eben beide zu arbeiten, das aber mit dem auch noch Aufziehen von Kindern endgültig nicht mehr verbinden können. Das soll natürlich alles so bleiben, das ist der Ausgangspunkt, aber es muss doch gehen, dass die Idee von Frau von der Leyen und ihren Helfershelfern, das muss doch gehen, diese Art Berufswelt zu verbinden mit dem zweiten staatlichen Interesse, Kinder sollen auch noch her. Einfach den Frauen, die Kinder haben wollen, so viel Geld zu geben, dass sie das dann eben können, ohne finanzielle Not, kommt ausdrücklich nicht in Frage. Und zwar nicht, wie die SZ das schönfärberisch meint, weil das die persönlichen Ambitionen dieser Frauen ist, sondern weil die Wirtschaft ohne die Arbeit der Frauen überhaupt nicht auskäme, weil sie inzwischen, wie alle Beteiligten sagen, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind und weil sie das auch bleiben sollen. Der Staat will gar nicht oder macht gar nicht die Alternative auf, entziehen wir den Berechnungen der Unternehmen die Frauen als Arbeitskräfte, die sollen dann Kinder kriegen, zurück an den Herd ist überhaupt nicht das Programm. Sondern die sollen eben beides hinkriegen, die Familien sollen beides bewältigen und dafür sind die Kinderkrippen dann das Hilfsmittel. Man kann übrigens ganz nebenbei auch eine Lehre daraus ziehen, in der Frage, was eigentlich die sogenannte Frauenemanzipation in den letzten 30 Jahren so zustande gebracht hat, nämlich offenbar im Wesentlichen dies, dass die Einbeziehung von Frauen in das Arbeitskräftereservoir, das Nationale, zu einer auch ein Beitrag und seinen Beitrag zur durchschnittlichen Lohnsenkung in diesem Land geleistet hat, sodass es eigentlich heutzutage wirklich nur noch in absoluten Ausnahmefällen überhaupt geht, von einem Einkommen zu leben und wie auch immer man sich das dann aufteilt, den Rest der Zeit, die in der Familie verfügbar ist, eben dem Aufziehen von Kindern zu widmen. Ich will zu diesem Sachverhalt noch ein kleines Zitat vorlesen, was ich im gleichen Exemplar der Süddeutschen gestern gefunden habe, weil das ein kleines Schlaglicht wirft auf die Art und Weise, wie da inzwischen gedacht und gehandelt wird. Es geht darum, dass die Regierung, außer dass sie Kinderkrippen finanzieren will, außerdem auch noch sich anheischig macht, die Firmen dazu zu bringen, sie sollten doch selber aus eigenem Interesse sich mehr darum kümmern, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das hat zu einem Artikel in der SZ geführt, wo man folgende Erfolgsmeldung lesen kann. Dass sich der pflegliche Umgang mit Eltern für den Arbeitgeber auszahlt, bestätigte eine Umfrage bei 113 Firmen. Danach sanken bei den Unternehmen mit familienbewusster Personalpolitik die Fehlzeiten um ein Drittel. Beim Image gab es einen Zugewinn und es vereinfachte sich die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften. Beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat sich der Aufwand, der etwa mit flexibleren Arbeitszeiten, mit veränderter Teamarbeit, mit Krippenplätzen und Kindernotbetreuung verbunden, auch gelohnt. Laut Vorsitzenden und Arbeitsdirektor Herbert May bedeutet für das Unternehmen jeder Prozentpunkt weniger an Ausfallzeit eine Ersparnis von 6 Millionen Euro jährlich. Das findet keiner einen Skandal, und das wird als Erfolgsmeldung gefeiert. Da schau her, die Firma spart glatt 6 Millionen im Jahr, wenn sie es Männern wie Frauen ermöglicht, die Ansprüche, die die Firma an die Leute stellt, mit denen, die sie selber an die Kindererziehung haben oder erfüllen müssen, zu vereinbaren. Wenn das dann zum Senken von Fehlzeiten führt, ja dann wird ein leichtsichtiger Unternehmer sogar sich überlegen, ob er nicht seine Arbeitskraft dadurch besser ausnutzt, dass er ihr dann auch eine Kinderkrippe betrieblich zur Verfügung stellt. Das muss dann aber auch schon die Grundlage sein dieser Berechnung, und wenn diese Berechnung nicht funktioniert, ja, dann gibt es das eben nicht. Einerseits also wird sich auf diese Sorte Berechnung positiv bezogen. Es wird davon ausgegangen, dass Unternehmen so rechnen und selbstverständlich so weiterhin so rechnen sollen. Und der Staat sagt, dem können wir aber, diesen Rechnungen können wir aber auf die Beine helfen, indem wir unsererseits von Staats wegen mit entsprechenden Massen von Krippenplätzen bereitstellen. Ermöglichung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Ermöglichung einer Doppelbelastung, damit beide Rechnungen aufgehen, erstens die mit den Frauen als Arbeitskräftereservoir für die Wirtschaft und zweitens mit den Familien als Nachwuchsproduzenten für das Gemeinwesen. Und eine dritte Abteilung Familienpolitik will ich an der Stelle noch erwähnen, obwohl sie eigentlich hierzulande gar nicht unter diesen Titel fällt. Das ist die ganze Debatte, die im Moment im Schwange ist und auch schon mit zu Maßnahmen geführt hat in der Frage, was machen wir eigentlich mit Familien, die es endgültig nicht mehr hinkriegen, ihre Kinder in irgendeiner Weise nicht nur zu ernähren, sondern auch noch halbwegs physisch und psychisch gesund durchs Leben zu bringen. Da ist die Antwort der Politik, da müssen neue und andere Kontrollinstanzen her, und ich will das mal an einem Beispiel bebildern, was ich an der Stelle eigentlich besonders brutal fand. Das war die Idee, ich glaube, die ist sogar schon durchgeführt, von Bayern zu sagen, ja, dann müssen die Kinder also regelmäßig einem Arzt vorgeführt werden, damit er mal guckt, wie die so gesundheitlich beieinander sind. Das Zynische daran ist, dass der dann halt nachguckt. Ja, das wird er dann schon tun und wird feststellen, ja, denen fehlt das, denen fehlt jenes, kriegen nicht genug Vitamine, was weiß ich, was der alles feststellen kann. Mit diesem Befund schickt er dann die Kinder zurück in die Verhältnisse, aus denen sie kommen, und ermahnt die Eltern, sie hätten sich aber in Zukunft besser um die Ernährung ihrer Kinder zu kümmern. Das wird allen Ernstes als Unterstützung der Familie bei der Bewältigung ihrer Aufgabe verkauft, obwohl die einzige Unterstützung darin besteht, die Familie nachdrücklich an ihre Zuständigkeit zu mahnen und sie dafür zu verantwortlich zu machen, wenn sie nicht in der Lage sind, dieser Zuständigkeit nachzukommen oder auch nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer. So, letzter Punkt. Warum eigentlich dann jetzt diese aufgeregte Debatte um das Leitbild der Familie, was mit dieser neuen Familienpolitik auf die Welt gekommen sein soll? Ein Hinweis ergibt sich ja schon aus dem SZ-Zitat, was ich eben vorgelesen habe, und ich jetzt natürlich nicht wiederfinde. Und dann muss ich es aus dem Gedächtnis zitieren. Also die SZ sagt ja in ihrem Zitat schon, die Kinder in die Krippen zu tun, das ist nicht einfach bloß ein Notbehelf, das ist nicht einfach bloß eine Unterstützung für Leute, die es irgendwie hinkriegen wollen, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen, sondern das soll quasi gleichzeitig so etwas wie eine bildungspolitische Maßnahme sein. Das soll schon ein Stück Erziehung für die Kinder darstellen, die sie zu Hause nicht bekommen. Krippe wird in dieser ganzen Debatte diskutiert, auf der einen Seite von Herrn Mixer mit seinem Vorwurf, damit würden Frauen zu Gebärmaschinen degradiert, auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, gerade mit Krippen können die Frauen viel besser erziehen als ohne. Krippen werden nicht einfach als Notbehelf zur Bewältigung von Lebenslagen, sondern quasi als ein positiver oder schlechter Beitrag zu der Frage, was haben Familien eigentlich für diese Gesellschaft zu leisten, erörtert. Mit Elterngeld und Kinderkrippen will die Familienpolitik nicht einfach bloß andere finanzielle Berechnungen von Familien herbeiregieren. Sie will, dass sich die Einstellung von Leuten zum Kinderkriegen über eine finanzielle Unterstützung und vermittels einer finanziellen Unterstützung ändern. Das hat ein gewisser Herr Nolte in der Welt am Sonntag in folgender Art und Weise zusammengefasst, und ich meine, das trifft die Sache ganz gut. Er argumentiert so, er sagt, der Staat hat sich seit Kaiserszeiten und spätestens nach den Nazis gründlich gewandelt. Er will den Menschen nicht mehr eine Lebensweise vorschreiben. Er will den Menschen nicht mehr nach einem bestimmten Bild formen, sondern ihm Freiheit geben. Allerdings nicht die Scheinfreiheit der Beliebigkeit. Denn gerade dem demokratischen Staat ist es an der Förderung der Chancen seiner Bürgerinnen und Bürger auf der allerjüngsten gelegen. Dass der demokratische Staat den Menschen nicht nach einem bestimmten Bild formen wollte, das ist erstunken und erlogen. Es werden nämlich lauter Bilder ununterbrochen in die Welt gesetzt dafür, wie denn so ein funktionstüchtiges Individuum auszusehen hat, das irgendwie aus der Familie und aus unseren Bildungsinstitutionen rauskommen soll. Der Unterschied zum Nationalsozialismus liegt allerdings in der Tat darin, dass dieser Auftrag, die Menschen nach dem Bilde des demokratischen Kapitalismus zu formen, tatsächlich in die Hand der Privatsubjekte gegeben ist und das als deren Auftrag und Aufgabe formuliert wird. Und deswegen fügt er natürlich, der gute Mann, auch gleich dazu, nicht die Scheinfreiheit der Beliebigkeit. Kaum fällt ihm ein, dem Menschen wird Freiheit gegeben, schon fällt ihm ein, oh Gott, da könnten die auf die Idee kommen, sie dürften einfach machen, was sie wollen. Und deswegen muss er gleich hinterher schieben, nee, so ist das nicht gemeint mit der Freiheit, weil, jetzt kommt wieder eine etwas beschönigende Darstellung des Sachverhalts, es geht dem Staat um Förderung. Und da ist die Sache nun so, dass in der Tat aufgrund der hergestellten Lebenslagen ein gewisses Misstrauen in der Politik um sich greift in der Frage, ob den Familien die Sorte Förderung, die er seinen Jüngsten angedeihen lassen will, überhaupt noch hinkriegen. Dafür mal ein paar Zitate, um zu illustrieren, wie da gedacht wird. Frau von der Leyen sagt zum Beispiel Folgendes. Eine Mutter, die frustriert zu Hause sitzt, ihr Kind Fernsehen lässt und mit Süßigkeiten abfüllt, hat keine aktive Beziehung zu dem Kind. Wenn eine Mutter zufrieden ist mit ihrer Lebensperspektive, kann sie leichter eine zugewandte, liebevolle Mutter sein. Zweites Zitat. Wir wissen, dass jedes dritte Kind einen Migrationshintergrund hat. Die Weichen für ihre Bildungskarrieren werden am Anfang gestellt. Deswegen entscheidet sich hier, ob auch diese Kinder in den nächsten Jahrzehnten in der Lage sind, unser Land wettbewerbsfähig zu halten. Beide Zitate sollen Argumente dafür sein, warum es nicht nur die Bewältigung einer Notlage, sondern geradezu ein gesellschaftspolitischer Auftrag ist, die Kinder ein bisschen früher der alleinigen Zuständigkeit ihrer Eltern zu entziehen und sie in einen in eine Institution zu stecken, wo sie eher vielleicht schon früh die richtigen Verhaltensweisen und moralischen Prinzipien beigebracht bekommen, die der Staat von ihnen will. Das sagt, drückt die Frau von der Leyen damit aus, dass sie sagt, naja, wir wissen doch, wenn man die Kleinen einfach bloß in der Obhut ihrer Mutter lässt, was die dann alles mit denen anstellt, können wir das wollen, bloß Süßigkeiten mit Süßigkeiten vollstopfen und fernsehen lassen, das bringt doch nur Verwahrlosung und falsches Anspruchsdenken hervor. Migrationskinder einfach immer bloß bei ihren Eltern lassen, da lernen sie wahrscheinlich kein Deutsch. Vielleicht lernen sie auch ganz falsche moralische Maßstäbe, ganz falsche Lebensprinzipien. Auch da kann doch die Krippe eine nützliche Funktion erfüllen. Und der Herr Pflüger von der CDU formuliert das dann gleich so: Was lernt ein Kind in der Krippe? Also man könnte ja denken, das lernt vielleicht ein bisschen Englisch, das lernt sich gut bewegen, das lernt durchaus schon vielleicht schon ein bisschen lesen und schreiben, also einfach Sachen, die man so können und wissen muss, wenn man wenn man in der Welt vorankommen, die verstehen, begreifen und so weiter will. Nein, nein. Das Kind lernt Folgendes: Es lernt zu teilen, es lernt sich zu behaupten, es testet seine Kraft und erfährt seine Grenzen. Gerade auch für Kinder mit Migrationshintergrund ist der Besuch einer Kinderkrippe eine notwendige Ergänzung zum familiären Umfeld. Sie können dort Freundschaften schließen, das können sie offenbar, wenn sie bei türkischen Eltern aufwachsen, nicht, und falls erforderlich ihre Deutschkenntnisse verbessern. Teilen, sich behaupten, seine Kraft testen, seine Grenzen erfahren. Lauter in Tugenden des Umgangs mit anderen übersetzte Konkurrenztechniken. Wann muss ich was abgeben? Kann ich einfach bloß mein Interesse durchsetzen? Wann darf ich dem anderen, sich nicht gegen das andere Kind auch mal durchsetzen, wenn es frech wird? Wann muss ich erfahren, dass ich nicht alles bekommen kann, was ich haben will, weil andere stärker sind als ich? Das ist, scheint offenbar das zu sein, was der Herr Pflüger für das Wesentliche hält, was Kinder in diesem frühen Alter lernen können. Umgangsweisen mit anderen, die man von vornherein als Konkurrenten, Beschränkungen oder Mittel des eigenen Interesses zur Kenntnis nimmt. Weil ich jetzt nicht behaupten will, dass es in Krippen so zugeht, darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es wirklich um das Bild von Erziehung, was hier in drei Abteilungen entworfen wird. Erstens Erziehung bloß in der Familie, kann man sich gar nicht drauf verlassen, führt zu lauter falschen Verhaltensweisen, die dann hinterher in der Schule zu Auffälligkeiten, Gewalt und sonst was führen. Kinder, die sowieso gleich von vornherein aus falschen Elternhäusern kommen, also vielleicht ganz falsche Werte und Vorstellungen über das, worum es in dieser Gesellschaft geht, beigebracht bekommen. Und schließlich positiv Kinder, die rechtzeitig lernen, welche Verhaltensweisen in dieser Gesellschaft wem erlaubt und welche verboten sind. Offenbar legt die Politik sehr viel Wert darauf, dass Eltern, die so etwas lesen, sagen, ja genau, wir nehmen die Krippe nicht einfach bloß als Unterstützung zu einer finanziellen Schwierigkeit, einer finanziellen Notlage, sondern wir sehen sie als Angebot an die Förderung unserer Kinder und unter diesem Gesichtspunkt sind wir schwer dafür und lassen uns sogar von der Politik vielleicht zum Erzeugen weiterer Kinder animieren. Und der Herr Mixer, um das noch anzuführen, sieht die Sache exakt umgekehrt. Was sagt er eigentlich, wenn er sagt, mit der Krippe werden Frauen zu Gebärmaschinen degradiert? Der sagt danach, es ist natürlich ein Quatsch, weil es ja nach wie vor eine Entscheidung der Eltern ist, ob sie Kinder erstens kriegen wollen und zweitens, ob sie sie dann in die Krippe bringen wollen, wenn sie denn schon eins haben. Der denkt so, der sagt, den Eltern Geld anzubieten, den Eltern Hilfen bei der materiellen Bewältigung ihrer Lage anzubieten, Und darüber den Kinderwunsch anzustacheln, das setzt an einer völlig falschen Ecke an. Der Kinderwunsch hat, weil nur dann ist er ganz echt, ganz tief und richtig moralisch einwandfrei. Der Kinderwunsch hat nicht das Ergebnis einer Berechnung zu sein, sondern der Kinderwunsch hat das Ergebnis einer tiefgreifenden ethisch-moralischen Entscheidung zu sein. Und wenn die Politik den Eltern Geld bietet, damit sie Kinder kriegen, dann fördert er genau das berechnende Kalkül, was dazu führt, dass die gar nicht wirklich Kinder wollen, sondern bloß mit dem Geld rechnen als Mittel, um an die staatlichen Kassen zu kommen. Die natürlichen Bedürfnisse der Kinder, das ist die Auffassung von Herrn Mixer, werden nur dann und dann nur in einer Familie erfüllt, in der Frauen ganz Frau und Mutter sind, in der sie die richtigen Werte deswegen vermitteln, weil sie die Familie als Gemeinschaft pflegen. Und jedes Moment der Berechnung da einzuführen und dem Recht zu geben, ist eigentlich ein Angriff auf diese ethisch-moralische Funktion, die die Familie doch zu erfüllen hat. Das ist der Streit, und zu dem vielleicht abschließend noch ein paar Worte. Erstens sind die beiden Fraktionen sich in einer Hinsicht vollkommen einig, nämlich in dem Manipulationsideal, was der Familienpolitik zugrunde liegt. Beide denken so: Was muss die Politik tun, was darf sie tun, was soll sie tun, damit die Leute sich richtig verhalten? Was auch immer man im Einzelnen unter richtig versteht, da mögen sie ja unterschiedliche Auffassungen haben. Aber das, die Art und Weise, wie sich die Leute auch und gerade privat aufführen, die Wirkung von staatlichen Vorgaben zu sein hat und dass die staatlichen Vorgaben unter dem Gesichtspunkt zu kalkulieren sind, welche Einstellungen sie bei den Menschen produzieren, also quasi deren geistig-moralische Überlegungen als Abfallprodukt einer staatlichen Anforderung an sie überhaupt so zu denken und auch gar nicht anders haben zu wollen, das eint beide Fraktionen. Und wo sie auseinandergehen, ist die Frage, wie viel Realismus, wie viel ganz schlichte materielle Berechnung braucht es, damit man den Wert Familie überhaupt leben kann? Wie viel Unterstützung muss den Familien zukommen, damit sie die Verantwortung wahrnehmen können, die der Staat von ihnen will? Und die andere Position sagt, ja, wenn man immer nur auf Berechnung setzt, vergisst man da nicht die Werte und vergisst, dass die Familie doch in erster Linie eine sittliche Gemeinschaft ist, wo es um wechselseitige Aufopferung, um wechselseitiges Zueinander-Dasein geht und nicht um finanzielles Kalkül. Der gleiche Paul Nolte fasst es so zusammen: Die Gefahr für die Familie lauert nicht in der Krippe und in der Ganztagsschule, sondern ganz woanders. Zum Beispiel in der Attraktivität eines Lebensstils, in dem Kinder längst nicht nur ein Kostenfaktor, sondern einfach in jeder Hinsicht störend für das Verfolgen der eigenen Ziele sind. Ja, mag ja sein, dass Kinder störend für das Verfolgen der eigenen Ziele sind. Und was hat der gute Mann dagegen? Der sagt eben, so darf man über Kinder nicht denken. Man darf sie nicht als ein mögliches Lebensprogramm unter anderem betrachten, für das man sich eben frei entscheiden kann, sondern Kinder haben von vornherein einen höheren sittlichen Wert zu haben, der nicht den schnöden finanziellen Kalkulationen des beruflichen Vorankommens unterzuordnen ist. Das gleiche linksrum oder rechtsrum formuliert, kommt in beiden Fällen das gleiche raus. Damit der Kinderwunsch vorankommt, braucht ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung. Der Kinderwunsch selber, und das wissen natürlich alle Beteiligten auch, ergibt sich nicht einfach aus dieser finanziellen Berechnung. Und so und wenn der vorliegt, soll der auch gleich den richtigen Inhalt haben. nicht einfach bloß die private Neigung der Betroffenen genügen, sondern ein Stück staatsbürgerlicher Verantwortung sein, die einer übernimmt und von dem er sich bewusst ist, dass er sie übernimmt, wenn er ein Kind in die Welt setzt. Und so viel lernt man dann aus dieser Debatte, dass es sich bei Kindern eben nicht um ein Stück privater Lebensfreude für Eltern handelt, sondern um ein hohes Gut der Nation. Und dass auch jeder, der Kinder in die Welt setzt, aus welchen Gründen auch immer, das auch genauso sehen soll und seine Verantwortung dafür auch in diesem Geiste wahrnehmen soll. Gut, damit bin ich am Ende. Und doch ein bisschen länger geworden, und es ist halt viel Holz. Und wir haben ein bisschen Zeit zu diskutieren, haben wir jetzt dann. Ich verstreite jetzt da anlässlich dieser Familienpolitik Arbeit, dann auch vor allem innerhalb der CDU, wo ich die sich richtig gestritten haben, die Familienministerin und viele CDU-Mitglieder, ob denn das jetzt mit der Krippe so der richtige Weg ist. Ist das derselbe Standpunkt, den Sie da eingenommen haben, wie der Bischof? Also, dass Sie meinten, die Leute müssen eher zu den grundsätzlichen Erstfamilien animiert werden und darüber sollten halt ihre materiellen Ansprüche eben ein wenig zurückschrauben, wenn das sein soll. Oder hatten die noch einen anderen Anspruch? Weil Politiker sind ja eher sehr funktional denkende Leute und dem Zweck mehr Nachwuchs zu beschaffen, den hatten die auf jeden Fall auch. Und es kam ja dann zum Beispiel, die Praxis hat das immer sehr ausführlich ausgebreitet, immer wieder der Rückgriff auf die DDR und wie Kinder da in den Kinderkrippen auf Gleichschritt angeblich geführt wurden. Ja, also das würde ich sagen, das hat mehrere Seiten. Erstens würde ich sagen, in dem moralischen Standpunkt ist das die Position von dem Bischof. Also man muss dabei an den Ausgangspunkt denken, den ich anfangs erläutert habe. Der Ausgangspunkt ist ja, dass die materiellen Verhältnisse und Zwänge, die unter denen Leute stehen, wenn sie sich überlegen, ein Kind zu kriegen oder auch wenn sie welche haben, quasi der feste Ausgangspunkt für diese ganze Debatte ist. Im Grunde sagt der Bischof und mit ihm, das drücken sie halt immer so wertemäßig aus, aber der Sache nach sagen die Folgendes. Wenn man bei Leuten einen Kinderwunsch herbei manipulieren will, dann muss man bei denen quasi an die sittliche Bereitschaft zum Opfer appellieren. Dann, wenn man da einfach bloß sagt, wir unterstützen euch mit ein bisschen Geld, dann lässt das den Gesichtspunkt, also so fundamentalistisch denkt der da, und so denken auch die CSU-Leute, die ihn unterstützen, dann leugnet man den Gesichtspunkt, und auf den kommt es uns doch gerade an, dass die Familie eine sittliche Lebensgemeinschaft ist, in der auch in Notsituationen einer für den anderen einzustehen hat. Und dieses Familienbild darf über der ganzen Diskussion von dieser Anspruch an die Familie, dieser Wille zum wechselseitig zueinander einstehen, auch in finanziell schwierigen Situationen, dieser Wert darf nicht den Bach runtergehen, oder diese Anforderung an die Familie darf nicht den Bach runtergehen vor lauter Gesichtspunkten, man muss ihnen beim finanziellen Kalkulieren ein bisschen unter die Arme greifen. Und das ist nicht einfach eine Ideologie, sondern damit, also es ist natürlich einerseits die Ideologie, das ist aber ein Anspruch, den er da stellt an die Leute, dass die quasi, wenn sie eine Lebensgemeinschaft eingehen, die Anforderungen, die der Staat an sie stellt, die ich in meinem zweiten Fall erläutert habe, wirklich auch als eigene sittliche Ansprüche übernehmen und sagen, ja, das ist dann jetzt auch mein Lebensauftrag, dann stehe ich auch für den anderen ein. dann sind die Kinder dann auch mein höchstes Gut und ich opfere meine Freizeit und meine sonstigen Interessen und Neigungen dafür, dass sie zurechtkommen. Das ist erstmal ein Unterstreichen der ökonomischen und auch durchaus bildungs- und sonstigen Notlage, die da Ausgangspunkt ist, und sagen, die darf doch kein Einwand, das darf man doch den Leuten nicht zugestehen, dass das ein Einwand ist gegen Kinderkriegen, dass sie kein Geld haben, wo kommen wir denn da hin? Das ist im Grunde der Standpunkt. Und die Laien sagt dagegen, das hält sie, ist mal schlicht aus und zu unrealistisch, so heranzuziehen. Jetzt sieht man es doch gerade, die Geburtenrate sinkt und die Leute stellen doch diese Berechnungen an und die Leute wollen doch aber gleichzeitig auch Kinder kriegen, da muss man ihnen doch dabei ein bisschen helfen und da muss man nicht immer gleichzeitig Sorgen haben, dass die Werte dabei den Bach runtergehen. Das meine ich, ist die wirkliche Kontroverse. Bei der CDU spielt jetzt natürlich noch eine zweite Sache eine Rolle, die kommt dann aus der Parteienkonkurrenz. Nämlich, dass die CDU als Partei, die sich eben als die Partei der konservativen Werte versteht, jetzt plötzlich damit zu tun hat, dass ein nicht geringer Teil ihrer Wähler, denkt sie jedenfalls, ihr abhanden kommen könnten, weil solche Vorstellungen, weil solche materialistischen Vorstellungen gefördert werden, statt eben das Bild der Frau und Mutter, die ganz aus Mutterliebe heraus nichts anderes im Leben will und ihrer Natur folgt und Kinder kriegt und die auch dann großzieht. Da kommen dann so Zitate, ob das von einem Mixer ist oder ob das von irgendeinem anderen CDUler ist, wo der sagt, die Mutter ist quasi die natürliche, die beste Erziehung für die Kinder, weil sie ist quasi von Natur aus dafür prädestiniert und geschaffen und deswegen darf man das gar nicht, den Gedanken gar nicht aufkommen lassen, das könnten andere besser. Und das Argument mit der DDR halte ich nun endgültig für Parteipropaganda. Das ist einfach eine Tour, dieses ganze Konzept schlecht zu machen, übrigens mit keinem Argument, indem man einfach darauf verweist, dass es das in der DDR auch gegeben hat. Und wenn es das in der DDR auch gegeben hat, dann muss es ja schlecht sein. Und das ist dann aber auch schon das ganze Argument. Da wird ja auch nicht gefragt, warum hat die DDR Kinderkrippen gemacht und warum macht es jetzt von der Leyen, sonst wird bloß auch das Faktum verwiesen und gesagt, das sieht man doch, der pure Sozialismus greift um sich. Da muss man sich keine Sorgen machen, mit den Kindergruppen greift hier ganz bestimmt kein Sozialismus um sich. Die CDU hat sich jetzt ja, da kommt es dann in diese Abteilung Parteienkonkurrenz rein. Die CDU hat sich jetzt ja, oder die CSU glaube ich war das ja, hat sich jetzt ja diese Ergänzung ausgedacht, dass wenn sie der Finanzierung der Krippenplätze zustimmen soll, auch die Eltern was kriegen sollen, die sagen, sie schicken ihr Kind nicht in die Krippe, sondern behalten sie zu Hause. Das haben dann SPD-Politiker gleich Herzprämie genannt. Und dann hebt die Debatte ab. Dann bewegt sie sich nur noch in der Frage von, an welche moralischen Vorstellungen, Leitvorstellungen beim prospektiven Wähler appelliert man und wie positioniert man sich in der Frage, wer trifft am besten das Lebensgefühl der Leute, das aktuelle Lebensgefühl der Leute. Und auch das kann man vielleicht noch sagen, es gibt eine Differenz zwischen dem Mixer und der von der Leyen in einer Hinsicht. Das Moderne, was das kein Kompliment sein soll, an der Familienministerin ist das, dass sie sagt, Familienpolitik muss quasi von den Lebensverhältnissen ausgehen, in denen die Leute tatsächlich stecken und muss quasi sich darauf verlassen, dass die schon selber den Willen und das Interesse und die Moral aufbringen, in diesen Lebensverhältnissen auch zurechtzukommen und auch mit ein bisschen Unterstützung dann auch die nötigen Kinder zu produzieren. Wenn der Mixer viel mehr auf dem Standpunkt steht, Sittlichkeit ist eine Sache, die muss von oben vorgegeben werden. Da muss man quasi von oben die Maßstäbe deutlich machen und verkünden und kann sich nicht einfach darauf verlassen, dass die Leute mit ihren ganz normalen privaten Moralvorstellungen schon das Nötige in dieser Hinsicht leisten. Wenn die Gesellschaft, also die Line ist da ja ganz, wie gesagt, ganz realistisch. Sie sagt dann, die Gesellschaft hat heutzutage so funktioniert, wie sie funktioniert. Und der Staat will die Geburtenrate heben, dann muss er sich halt auch dann muss das Blatt dem Staat in der Familienpolitik gar nichts anderes übrig, als sich auf die Kalkulationen und Berechnungen einzulassen, die halt so inzwischen um sich gegriffen haben. Und die zu instrumentalisieren. Und der Mixer stellt sich auf den Standpunkt, wenn man das macht, dann vergibt man sich als Staat eigentlich die ethische Führung. So nenne ich das mal. Interessante Differenz. Übrigens eine ganz ähnliche Diskussion, um das zu vergleichen, das ist in diesen Fragen, ganz ähnliche Auseinandersetzung hat es ja damals bei der Reform des Paragraphen 218 gegeben. Da ist erstmal der Standpunkt der katholischen Kirche in der Frage und damit auch weiter Teile der CDU. Es ist ein staatliches Gebot an Frauen, quasi ihre Natur in den Dienst ihrer Natur, und Natur dreimal unterstrichen, in den Dienst des staatlichen Nachwuchses zu stellen. Und deswegen kann man Abtreibung nicht einfach erlauben. Deswegen ist das Austragen eines Kindes eine staatlich zu erzwingende Pflicht. Und wer das nicht macht, beziehungsweise oder sich als Arzt dafür zur Verfügung stellt, wird bestraft. Während die liberalere Fraktion sich mehr auf den Standpunkt stellt, mehr auf den funktionalistischen Standpunkt stellt, von Kindern, die die Frauen nicht wollen und mit denen sie gar nicht zurechtkommen, hat der Staat letztlich auch nichts. Und dann haben sie sich halt auf diesen halbseitigen Mittelweg dieser moralischen Beratungsstellen geeinigt. Und das ist eine ganz ähnliche Debatte. Die eine Seite fürchtet immer, dass vor lauter Funktionalismus die Werte unter die Räder kommen. Und die andere sagt immer, wenn ihr immer bloß auf den Werten rumreitet und nicht ernst nimmt, dass die Leute doch funktionieren, dass sie doch eigentlich alles machen, was nötig ist, dann regiert ihr an den wirklichen Lebensverhältnissen vorbei. Und schafft es gar nicht, die Berechnungen und Kalkulationen und geltenden Moralismen für das Funktionieren des Gemeinwesens zu nutzen. Deswegen habe ich gesagt, in einer Hinsicht sind sie sich sowas von einig. Dass es um die richtige Einstellung der Leute geht und dass es um die Art und Weise geht, wie man diese Einstellung am besten beeinflusst. Und die einen sagen, Einstellungen beeinflusst man am besten mit Geld, und die anderen sagen, Einstellungen beeinflusst man am besten mit möglichst viel Moral. So, das ist aber ein sehr interessanter Streit. Der sowieso davon ausgeht, dass die Leute denken und fühlen und tun, gar nicht anders existiert denn als Abfallprodukt des staatlichen Interesses an ihnen. Und die von der Leyen hat wenn du so willst, in gewisser Weise die Realität auf ihrer Seite. Ne? Sie erinnert den Mixer daran, dass Leute eben wirklich Kinder nicht wegen der Geburtenrate auf die Welt bringen, auch nicht wegen der Moral. Fühlen sie halt nicht. Das ist halt nicht ihr Grund. So. Und wenn man an den Grund appellieren will, dann muss man halt den Grund in Rechnung stellen. Also nochmal zurück zu diesem Problemziel und dieser Kontrolle. Ich bin nicht so weit, dass ich das nicht verstanden habe. Das heißt, wir wollen das kontrollieren, also wir wollen diese im Blick behalten. Das impliziert ja immer irgendwie das Missverständnis. Aha, jetzt kümmern Sie sich endlich darum. Ja. Aber das würde ja genau so ist ja auch ausgezeichnet, wie lange so ein Kind in so einer Problemfamilie zu halten ist. Ja, klar. Also weil das ja immer unter den Bedingungen geschieht, die Heimeinweisung ist sozusagen erst als letzte Mittel. Ja. Also da muss ja das Kind schon irgendwie über den Tisch gespielt worden sein, bevor das dann erfolgt. Ja. Und das ist einfach der Mechanismus da zu sagen, wir funktionieren halt, aber wir helfen den Eltern und dem Kind gar nicht auf einem Weg nach. Dafür sorgt der Staat übrigens auch nochmal freundlicherweise dadurch, dass er die Alternativen, die er dann Kindern anbietet, ne, auch nicht so besonders attraktiv gestaltet. Also es gibt ja auch Gründe dafür, warum auch ganz arme Eltern, also falsche, aber durchaus auch verständliche Gründe, warum die sagen, natürlich, dass mein Kind ins Heim kommt. Also das ist halt die objektive Beschissenheit der Lage. Die Verwahrlosung und auch richtig Zerstörung von Kindern wird den Familien angelastet, und als Alternative wird ein staatliches Angebot unterbreitet, das eigentlich keiner wollen kann. Und dann sollst du sagen, was findest du besser? Dieser Frage stelle ich mich nicht. Die Ausgangsfrage finde ich zynisch. In welchem Ausführen, der Staat hier Schwenkungs hinter dieser demokratischen Lücke, die er da gestellt haben, rein ist? Also, er hat durchkritisiert, also von wegen der demokratischen zum Scheitern gebracht, dass er dann auch selbst nicht stimmt, dass irgendwie jetzt vielleicht Arbeitsplätze da werden, oder dass es einfach, würde ja für Kinder geboren werden, wenn dann nicht alles irgendwie Leute, die in den Tod kriegen und hier irgendwie Renten bezahlen. Aber das, ja, weiß ich nicht, wie kommt der Staat überhaupt aus diesem Standpunkt her, eine Kontrastgruppe festzustellen, das ist einfach nur Heuchelei und irgendwie Renten kurz zu verkaufen und sonst die Kinder kriegen zu animieren, oder hat er irgendwie Angst, ein Problem nicht festgestellt? Und wenn ja, wie das, ja? Ja, also erstens, die denken wirklich so. Die denken in der Logik ihrer eigenen Finanzierungsverhältnisse. Das wollte ich jetzt nicht bestreiten, dass die wirklich so denken. Ich wollte nur sagen, das Auffällige ist, dass sie erstens wirklich so denken und zweitens aber wiederum davon gar nichts abhängig machen. Weil, also das war meine Überlegung zu dem zweiten Argument. Sie stellen sich ja gar nicht auf den Standpunkt, einfach auf den Standpunkt zu sagen, wir brauchen möglichst viele Leute, die in die Rentenkasse einzahlen. Sondern da hast du es mit der Situation zu tun, dass der Staat einerseits sagt, wir brauchen aus diesem Grund Nachwuchs. Und das Argument meint er durchaus ernst. Und ich habe ja eben versucht zu erläutern, was dieses Argument eigentlich alles unterstellt und wofür sie die Leute da von vornherein eingeplant haben. Andererseits überlässt er ja die Frage, ob diese Rechnung überhaupt aufgeht oder nicht, tatsächlich der privaten Berechnung der Unternehmen. Und die entscheiden ja letztlich darüber, und das sollen sie ja auch, wie viel der neugeborenen Kinder irgendwann dann, wenn sie 16, 17, 18, 19 Jahre alt sind, dann tatsächlich in den Arbeitsmarkt integriert werden. Und die sorgen ja jetzt schon dafür, dass so und so viele Millionen arbeitslos sind und gar nicht in die Lage kommen, einen Beitrag zur Rentenversicherung zu leisten. Also aber das ist erstmal ein Widerspruch, an dem bin ich nicht schuld, sondern das macht die politische Gewalt selbst, dass sie auf der einen Seite sagt, es muss immer genug Nachwuchs geben, damit der Arbeitsmarkt immer unterfüttert wird. Die Frage dann aber, ob dieser Nachwuchs dann tatsächlich ein Mittel für den Arbeitsmarkt ist, gar nicht selbst entscheiden will. Das ist das Erste. Das Zweite war, auch nach der Seite hin macht der Staat sich von dieser Rechnung gar nicht abhängig, weil streng genommen wäre das Argument demografische Lücke erstens aus den jetzt schon arbeitslosen Jugendlichen zu bewältigen, da will er sich aber gar nicht einmischen in die Kalkulation der Unternehmen. Zweitens darüber, dass er sagt, wenn wir in Zukunft mehr Kinder brauchen, dann lassen wir halt Leute einwandern, die Kinder kriegen, und dann sind es ja dann mehr. Und das wollte ich sagen, das Beharren dann darauf, das muss eine deutsche Geburtenrate sein. macht deutlich, dass dieser Gedanke, dieser quantitative Gedanke, wir brauchen genügend Nachwuchs für den Arbeitsmarkt, diesen Nachwuchs immer sofort national denkt. Auch der demografische Ausgangspunkt von vornherein diesen Nachwuchs als einen denkt, der, weil er von deutschen Eltern in deutschen Familien geboren ist und in deutschen Schulen aufgezogen wird und alles Nötige dafür beigebracht ist, deswegen auch für alle Funktionen tatsächlich wirklich brauchbar ist. Und da hat der Staat ganz prinzipielle Zweifel, ob das bei Ausländern und deren Kindern der Fall ist. Praktiziert er ja auch diese Zweifel mit seiner ganzen Integrationspolitik. Ja. Also kaum sagt der demografische Lücke, dementiert er in gewisser Weise schon wieder, dass es ihm bloß um die Zahl von Leuten geht. Man sagt, er hat eine Vorstellung davon, und zwar eine ziemlich konkrete, wie die geschaffen sein sollen. Was eigentlich ein wirklich funktionstüchtiger, tauglicher Insasse des deutschen Kapitalismus ist. Und das ist nicht einfach irgendein hergeleitener Kohle. Da sind sie sich irgendwie total sicher, dass der das nicht ist. Und da merkt man übrigens das Funktionieren im staatlichen Sinne, dass es dafür, also für das Funktionieren eines Menschen als Staatsbürger, dafür gar nicht ausreicht, dass er auf dem Arbeitsmarkt seine Dienste erbringt. Das tun ja die Immigranten und die hier lebenden Ausländer auch. Die halten sich ja auch an die Gesetze und machen alles, was die Unternehmen von ihnen verlangen. Aber nach der Seite hin, ob sie wirklich zu den Gemeinwesen hundertprozentig treu stehen, indem sie jetzt diese Dienste erbringen. Da sagt der Staat, das traue ich nur denen zu, die wirklich von Anfang an als meine auf die Welt gekommen sind und auch als meine erzogen waren. Und das wiederum traue ich letztlich nur denen zu, die selber solche sind. Und da merkt man immer, Volk, das ist nicht einfach eine Ansammlung von Leuten, die zufällig irgendwo gemeinsam wohnen. Volk ist tatsächlich ein, ja, wie man sagen, einerseits ein Zwangsverband, aber gleichzeitig auch immer vielleicht eine moralische Einheit, eine praktische moralische Einheit. Der Wille zu diesem Gemeinwesen, der muss an den Leuten dran sein. Das ist übrigens wirklich der elementare Rassismus auch des demokratischen Staates. Der hat diesen Rassismus, der sich dann in der Tat nicht mehr so wie die Nazis, die dann sagen, dass wir müssen alles Arier sein. Aber den kriegt er schon so, dass er sagt, es gibt eine prinzipielle Differenz, und zwar von der Geburt an und von den Familien an, zwischen den Leuten, die als Deutsche geboren werden und solche, die bloß Migranten sind. Und verweist er dann auf die Familien und sagt, sieht man doch. Ich hab gerade heute im Aufsatz von der Alice Schwarzer rumgelesen, von der ich jetzt ja nun nicht unbedingt so viel halte, aber in einem Punkt hatte sie total recht. Da hat sie gegen dieses Argument mit den Ehrenmorden gesagt, es wird eigentlich nie zusammengezählt, wie viele Frauen in deutschen Familien von ihren Ehemännern umgebracht oder zusammengeschlagen werden. Da heißt es immer Familiendrama, und bei den Migranten heißt es immer Ehrenmord. Dabei handelt es sich, es sind natürlich auch unterschiedliche Sachen. Ich glaube, wenn man es jetzt dreimal von der Zahl der Opfer betrachtet, unterscheiden die sich gar nicht groß. Und damit weist sie erstmal darauf hin, dass die Einsortierung von ja, Moral, Sitte, Gewohnheit, Umgangsweise, private Umgangsweise miteinander, in das gehört sich und das gehört sich nicht, ganz anderen Gesichtspunkten folgt, als einfach dem zu gucken, was ist da jeweils los. Sozusagen seine Macht innerhalb der ganzen Weltgemeinschaft damit massiv zurückgeht. Also sozusagen das Staatsbürger sich riskieren, vielleicht in 30 Jahren 15 Millionen weniger Einwohner zu haben und damit auch weniger Einfluss so auf die EU-Ebene oder Weltebene ist, also dass das vielleicht auch ein tiefes Motiv ist, um diese ganzen Entwicklungen, die wir jetzt da weiter diskutiert haben, dann zu befördern. Ja. Und jetzt muss man aber eigentlich Folgendes machen. Man muss nämlich, und das ist gar nicht so einfach, erläutern, inwiefern eigentlich die Zahl von Leuten ein Machtmittel eines Staates ist. Ich sage das deswegen, weil es gibt ja jede Menge Staaten auf der Welt, die haben ganz viel Bevölkerung, aber bei denen kann man beim besten Willen nicht behaupten, dass diese Masse an Bevölkerung, die haben, ein Machtmittel für sie darstellt. Also ich finde Ihr Argument korrekt. Das sieht der Staat so und das praktiziert er auch so. Bloß die Gleichung gilt ja offenbar gar nicht einfach so. Je bevölkerungsreicher ein Staat ist, so mächtiger. Sondern es gibt sehr elementare Unterschiede in den Staatswesen, die hier in diesem Globus existieren. Und diese elementaren Unterschiede, die hängen schwer davon ab, was ein Staat in der Lage ist, mit dem Volk auch anzufangen, was er auf seinem Territorium hat. Also das ist dann schon unterstellt in Ihrem Argument, dass das Volk als Machtmittel insofern und insoweit funktioniert, als es das Instrument eines florierenden und wachsenden Kapitalismus ist. Also ein Arbeitskräftereservoir, ein funktionierendes, auch gut ausgebildetes Arbeitskräftereservoir, das die Grundlage dafür darstellt, dass das Kapital sich in Deutschland anlegt, dass das Kapital hier produktiv produziert und dass das Kapital von hier aus dann auch die ganze Welt mit Kapitalexport und Warenexport vollstellt. Während umgekehrt Staaten, die bloß Leute haben und sonst nichts, kein Kapital und keine Unternehmen, keine florierenden Unternehmen, über die wird dann gesagt, die sind überbevölkert. Dabei sind streng genommen nicht die überbevölkert, sondern man muss sagen, die sind durch die Wirtschaftskonkurrenz der letzten 50 Jahre in eine Lage gebracht, dass sie mit ihrem Volksschlüssel einfach nicht anfangen können, weil sie den kapitalistischen Kriterien nicht genügen, weil sie bloß Rohstofflieferanten sind oder bloß Plantagenwirtschaften haben, weil sie den Konkurrenzkriterien nicht genügen, die es dieser Welt halt gelten. Ansonsten gebe ich Ihnen vollkommen recht, das ist nicht nur so, sondern das ist sogar als Gesichtspunkt in der Staatenkonkurrenz anerkannt. Hier gibt es jetzt ein ganz nettes Beispiel dafür, und zwar ist ja in der Reform der EU-Verfassung, die EU-Verfassung, die jetzt zur Diskussion ansteht, soll ja abgegangen werden von dem Einstimmigkeitsprinzip und übergegangen werden zu Mehrheitsentscheidungen. Und dann steht natürlich die große Frage auf dem Tisch, ja, woran entscheidet sich denn eigentlich, wie viele Stimmen welcher Staat bekommt? Und da besteht die Zahl der Bevölkerung ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, der richtig auch in der Verfassung festgeschrieben ist. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht auswendig, aber ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der Stimmenanteile leitet sich unmittelbar aus der Zahl der Bevölkerung ab. Da ist richtig anerkannt, je größer ein Staat, also je mehr Leute er unter seiner Fuchs und seinem Kommando hat, desto mehr hat er in der EU zu sagen. Also insofern ist es dort ganz praktisch, als ein solches Machtverhältnis eingerichtet. Und zweitens gilt das elementar sowieso, dass die Ressourcen, auf die eine politische Gewalt zurückgreifen kann oder zurückgreift, ihre Ressourcen erstmal das Territorium sind, also die Fläche, in der ein Gewaltmonopol gilt, also in der die Herrschaft einer Gewalt gilt und einer anderen nicht, und die Leute, die auf dieser Fläche leben, und zwar eben nicht bloß leben, sondern auch noch in dem Sinne Volk sind, dass sie mit Willen und Bewusstsein praktisch auf diesem Land dienen und für das Land sind, in dem sie leben. Und der praktische Dienst, das ist erstmal eine Sache, dem kann man sich gar nicht entziehen. Der ergibt sich schlicht und einfach daraus, dass gesetzlich halt festgelegt ist, wie man hierzulande seinen Lebensunterhalt zu verdienen hat. Er ergibt sich aus der Tätigung des staatlichen Gewaltmonopols. Lohnarbeiten ist angeordnet, Klauen ist verboten. Die andere Seite, dass dann aber auch noch von den Leuten, die in dieser Weise praktisch funktionieren, erwartet wird und auch verlangt wird, dass sie dann auch für die Nation sind, also die praktisch unterstützen, in der sie leben. Das ist dann schon noch die wichtige zweite Seite dazu. Also nicht einfach bloß als Objekte eines staatlichen Gewaltmonopols so vor sich hin arbeiten und sich um nichts kümmern, sondern sich positiv zu dem Verhältnis stellen und sagen, da bin ich auch dafür und ich will, dass der Staat groß und mächtig ist, das ist schließlich meiner, und stelle mich dann deswegen auch dahinter, hinter das, was wir tun. Auch nach der Seite hin ist übrigens die Zahl der Leute sehr wichtig. Also je mehr, das ist schon wahr, je mehr Leute in dieser praktischen Indienstnahme dann auch hinter der Gewalt stehen, für die sie in Dienst genommen werden, desto mächtiger ist auch ein Staat. Das ist schon der Ausgangspunkt der Macht der USA, natürlich. Aber wie gesagt, die bloße Zahl macht halt nicht. Ne? Die müssen schon auch was tun, die Massen, damit sie ein Machtfaktor sind. Die deutschen Soldaten kriegen jetzt ja ein Ehrenmal. Und auch das ist, habe ich jetzt vorhin nicht nochmal extra erwähnt, weil sich das ja eigentlich aus dem Gesagten von selbst versteht. Also auch das ist natürlich ein Dienst, den ein großes Volk an einer Nation in ganz anderer Weise erbringen kann als ein kleines. Das ist einfach die Quantität Leute, die zur Verfügung stehen und abgestellt werden können, um dann noch militärisch daheim und auswärts nach dem Rechten zu sehen, natürlich auch ein wenig abhängt davon, wie viel es überhaupt sind. Also nach der Seite hin, klar, Luxemburg, kleines Land, wenig Leute, steht deswegen ökonomisch gut da, aber kriegt nie die Machtmittel, die Machtstellung und die Machtmittel zusammen, die ein großes, kapitalreiches Land mit vielen Leuten wie Deutschland hat. Das ist schon die Wahrheit an den 80 Millionen, dass es die braucht. Übrigens, um das nochmal zu unterstreichen, der Argument, das ist eigentlich auch der letzte Grund, warum das Argument mit der demografischen Lücke so, also wenn man es mal wirklich ernst nimmt, als da würde über das Verhältnis von, das biologische Verhältnis von Quantitäten von Leuten geredet, also wissenschaftlich betrachtet so albern ist. Weil der Sache nach leben natürlich die Leute nicht von den Lohngeldern, die irgendjemand eingezahlt hat, sondern von den produzierten Lebensmitteln, die es halt gibt, und die Produktivkraft der Arbeit steigt andauernd. Und eigentlich müsste man sagen, ist doch, ja, wenn die Geburtenrate sinkt, ist doch die Arbeit, die verausgabt wird, stellt lässig genug Lebensmittel für alle Leute her, überhaupt kein Problem, so produktiv wie die heute ist, in der Geschwindigkeit, wie heutzutage ein Auto produziert wird. Und wenn weniger Leute da sind, ist es halt nicht so eng. Die Autobahn nicht so voll, die Schwimmbäder auch nicht. So soll das Problem sein. Dass der Staat das so nicht sieht, das kommt nicht aus der Quantität. Die Leute, die nötig wären, um die Lebensmittel zu produzieren, von denen man jetzt sogar mitleben kann. Das sind ja jetzt schon genug überflüssig dafür. Und andere kriegen nichts. Und die kriegen es nicht deswegen nicht, weil es nicht da wäre, sondern weil sie kein Geld haben. Also dass Leute heutzutage auf der Welt verhungern, liegt ja nun wirklich nicht daran, dass es nicht möglich wäre, genug Lebensmittel für alle zu produzieren. Aber das ist eine Banalität, die inzwischen auch jeder weiß und da keiner was findet. Finde ich auch immer sehr abenteuerlich. Ja, aber das ist immer so lustig, irgendwelche Agrartheoretiker rechnen das jedes Jahr neu aus, dass natürlich landwirtschaftlichen, was mit der landwirtschaftlichen Fläche nichts zu tun hat. Aber die wird ja halt sowieso mehr Energie produzieren, wenn das. Für was? Bedingungslose Grundeinkommen. Das ist jetzt ein spannendes Konzept. Also das spielt jetzt natürlich nicht dieses Thema, aber es passiert sich ja trotzdem. Also wie man halt immer so dieser ganz Launer da versucht, das zu verwältigen, was vielleicht machen könnte. Ich finde, dass dieser Vorschlag in einem sehr grundlegenden Widerspruch laboriert. Die Idee ist ja, also bedingungsloses Grundeinkommen sagt ja, jeder soll quasi von Anfang an und unabhängig davon, ob er arbeitet oder nicht, mit einem Einkommen ausgestattet werden, dass es ihm erlaubt, irgendwie halbwegs zurechtzukommen. Übrigens, das nur mal in Klammern gesprochen, ich finde es immer auffällig, dass die Leute, die das propagieren, was denen dann für Summen einfallen. Also wenn ich schon ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle verlangen würde, was ich aus jetzt noch zu erzählenden Gründen nicht tue, dann würde ich sagen, unter 4.000 Euro im Monat braucht man doch gar nicht erst anfangen, so wie die Preisniveaus und die Mieten und so weiter aussehen. Das halten übrigens selbst die Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens für total unrealistisch. Und das hat einen Grund. Was Ihnen aufgefallen ist, ist, und das ist ja auch nicht so schwer zu merken, dass wenn man das Einkommen der Leute von den Berechnungen der Unternehmen abhängig macht, die Löhne als Kostenfaktor berechnen, dann fallen immer mehr Leute durch den Rost. Dann weil, und das ist ja auch banal, Löhne sind Kosten, der Zweck von Unternehmen ist die Erwirtschaftung von Gewinn, also kalkulieren sie die Leistung möglichst groß und die Löhne möglichst niedrig. Und das können sie übrigens umso besser, je mehr Leute es gibt, die unten anstehen und einen Arbeitsplatz brauchen. Und das funktioniert die freigesetzte Arbeiterarmee genauso, wie Marx es schon im ersten Band des Kapitals erläutern kann, nämlich als Erpressungsmittel gegen die Arbeitenden. So. Was ihm dagegen einfällt, ist, wenn man es ernst nimmt, eigentlich ein aus den Angeln heben dieser Rechnungsweise. Weil wenn ich sage, ich zahle jedem unabhängig davon, ob er arbeitet nicht oder nicht, ein Grundeinkommen, dann ist er ja nicht mehr erpressbar. Und das ist ja übrigens zu denken, die Vertreter dieses Standpunkts auch. Dann ist er ja nicht mehr erpressbar und dann steht er dem Arbeitsmarkt eben gar nicht mehr so unbedingt zur Verfügung, wie es jetzt auf Grundlage der herrschenden Wirtschaftsweise ist. Bloß, es ist doch die Erpressbarkeit der Lohnarbeit gerade das Mittel des Kapitalwachstums. Die sollen doch erpressbar sein. Also einerseits hält man in diesem Gedanken, an der prinzipiellen Rechnungsweise dieser Wirtschaftsordnung fest. Man sagt, es soll nach wie vor so sein, dass Löhne Kosten sind und dass Gewinne vom Kapital gemacht werden. Aber es muss sozusagen eine Grenze der Erpressbarkeit geben, die soll vereinbar sein mit dieser Rechnungsweise. Und da muss ich erstmal sagen, das ist sie aber nicht. Die ist mit dieser Rechnungsweise nicht vereinbar. Also stellt man im Grunde, wenn man ein bedingungsloses Grundeigentum fordert, die Forderung, diese Rechnungsweise soll nicht mehr gelten. Ja, dann würde ich aber gleich fordern, dass die Rechnungsweise nicht mehr gelten soll. Und nicht mir so ein komisches Zwischenkonstrukt ausdenken, wo ich auf der einen Seite sage, die Rechnungsweise soll weiter gelten, nicht für die beschäftigt sind. Und für die anderen, die gerade in ihrer Rolle als Arbeitslose das Erpressungsmittel des Kapitals sind, sollen da dem nicht unterworfen sein. Das ist absurd, zumal ist es auch vor allen Dingen deswegen absurd, weil das immer so ein bisschen so tut, als wäre diese Forderung, müsste diese Forderung eigentlich ganz leicht durchzusetzen sein. So argumentieren die auch, übrigens darüber kommen sie auch auf ihre seltsamen Summen, die sie da verlangen. Weil kaum stellen sie fest, sie wollen quasi sowas wie der Erpressbarkeit der Arbeiterklasse Steine in den Weg legen. Ne? Kaum fällt ihnen das ein, fällt ihnen ein, scheiße. Das ist aber Twitter aber schwer im Widerspruch zu den politischen Prinzipien und den ökonomischen Prinzipien, die hierzulande gelten. Dann sagen sie, können wir uns nicht eine Verlaufsform dieser Forderung ausbilden, wo diese Unvereinbarkeit vielleicht nicht ganz so groß ist. Und dann kommen sie auf 1300 oder 1200 Euro im Monat. Und das nenne ich sich selbst was in die Tasche legen. Wer soll denn das machen? Und vor allen Dingen, wenn diejenigen, die das durchsetzen sollten, wenn man sich dann als Subjekt, die das durchsetzen sollen, dann auch mal diejenigen vorstellt, die Arbeit machen, ja, dann würde ich die für so eine Forderung mal wirklich nicht in den Kampf gegen das Kapital hetzen. Das ist eine unvereinbare Forderung, die man sich gleichzeitig so zurechtlegt, dass sie vereinbar sein soll und dann den Leuten erzählt, das wäre alles gar nicht revolutionär und das müsste doch nicht so lange zu haben sein. Das ist ja lange nicht zu haben. Und wenn, dann zettelt man damit, wenn man es ernsthaft wollte, eine Auseinandersetzung mit den herrschenden Mächten an, die in gar kein Verhältnis zu dem steht, was man dann von dieser Auseinandersetzung will. Nämlich dann doch bloß das, dass die einen fürs Kapital weiterarbeiten und die anderen vielleicht verhungern. Das finde ich aber eine trostlose Perspektive. Weil sie sich dann wieder in ihrer Freiheit beschränkt sehen, das sollen sie unter sich ausmachen. Mhm. Aber sagen wir mal, wenn Sie mit der Vorstellung verbinden, dass Sie 7.200 Euro Grundeinkommen und dann gehen Sie nochmal arbeiten, dann gehen Sie nochmal 1.200 Euro drauf. Also wenn Sie sich immer darauf einlassen, dann unter dem der Bedingung, dass Sie quasi ein Grund wirklich nicht mehr zahlen können. Ja, das unterstellt vor allen Dingen auch, dass dieses bedingungslose Grundeinkommen ja gar nicht bedingungslos ist. Weil ein wirklich bedingungsloses Grundeinkommen wäre ja eins, wo man wirklich aller finanziellen Sorgen ledig wäre und sagen könnte, ihr könnt von mir aus rechnen, was ihr wollt, das interessiert, geht mich nichts mehr an. Also es ist kein Aktionär, der hat ein bedingungsloses Grundeinkommen. Gibt es das schon in dieser Gesellschaft. Muss nur ausreichend Kapital haben, dann hat man ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist unter die Bedingung gestellt, dass es die Lohnhierarchie, wie sie geht und steht, im Prinzip jedenfalls nicht angreift. Und so kommen die auch auf die Summe, die sie sich da ausfinden. Das ist ja etwas, was impliziert wird. Entweder es wird immer behauptet, es geht nicht, und wenn es doch geht, dann reicht es nicht mehr. Es geht nicht darum, ob das schlecht oder gut ist, sondern dass man sich den Zweck einer solchen Maßnahme, wenn man für sie ist, vernünftigerweise vorher richtig überlegt. Was ich den Vertretern dieses bedingungslosen Grundeinkommens, was ich an denen kritisiere, ist, dass sie, wenn du so willst, unter falscher Flagge segeln. Dass sie so tun, als wäre eine Forderung, eine Korrektur der hiesigen Rechnungsweise, die es der Sache nach gar nicht ist. So, das war meine Kritik. Es geht nicht um gut oder schlecht, sondern es geht darum, sich in der Funktion einer Sache, in dem, was sie eigentlich überhaupt leisten soll, nicht zu täuschen und der nicht Leistungen anzuhängen und Dienste zu unterstellen, die sie objektiv gesehen gar nicht erfüllt. Weil der Punkt an der Rente übrigens ist nicht, dass sie gut oder schlecht ist, sondern dass man sie braucht, erstens. Und zweitens immer nur nach Maßstab dessen bekommt, wie der Staat mit seiner Rentenkasse rechnet. So, da hat man gar nicht das Problem, ob die gut oder schlecht, man ist auf die angewiesen. Das ist erstmal der Sachverhalt. Und dass man überhaupt auf die Frage kommt, ist die gut oder schlecht, das verdankt sich eigentlich immer so ein bisschen dem Gedanken, wie stünde ich denn da, wenn es gar keine Rente gäbe? Wenn es gar keine Rente gäbe, gäbe es keinen Kapitalismus. Das muss der Staat eben tun, dass der kommt da nicht umhin, dass er die Lohnempfänger praktisch zwingt, einen Teil ihres Einkommens in eine staatliche Kasse einzuzahlen, damit sie hinterher was haben, weil er genau weiß, dass sie, wenn sie das ganze Leben lang arbeiten und hinten aus der Fabrik rausgehen, dass da nichts übrig bleibt. So, das ist das, was er macht. Und das ist das, was die Rente ist. Jetzt kann ich natürlich ist es für einen Menschen, der eine Rente kriegt, besser erkriegt sie, als erkriegt sie nicht. Das ist doch irgendwie, das ist doch der Ausgangspunkt von dem ganzen Scheiß. Aber die Notwendigkeit einer Sache unter Verhältnissen zu erklären, in der man ohne die immer in totale Not gestürzt wäre, das halte ich nochmal für was anderes, als zu sagen, deswegen ist es prima, dass es sowas gibt. Nein, das finde ich nicht prima. Ich finde es nicht prima. Es ist nicht prima, aber die reden ja selber im Konjunktiv. Und ich hab gesagt, warum ich diesen Konjunktiv verlogen finde.